Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Wie ist was jetzt schon? Wie jetzt schon? Es ist 18 Uhr, ja, wie immer. Ach so, ach, gerade war noch 59. Boah, geil. Das Affentheater. Ab geht's. Schönen guten Abend. Bitte keine Affenlaute machen. Warum denn nicht? Wie wär's mit Affen umlauten? Die sind, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Affen umlaute. Umlaute sind Gewalt, würde ich sagen. So wie die ganze Grammatik Gewalt ist. Das heißt auch umlaute und nicht umleise. Hä? Denk mal darüber nach. Aber im Endeffekt geht es um den Inhalt, oder nicht? Verstanden und verstanden werden. Also verstehen und verstanden werden. Verstehe ich nicht. Ja. Siehst du, geht das schon los. Aber ihr wisst ja, die Bedrohung ist allgegenwärtig. Ja, im Prinzip ist das ja richtig, ne? Hinter jedem Gesicht kann ein Verrückter stecken oder ein verrücktes Gehirn. Hinter jedem Baum kann ein Mörder stehen. So ungefähr. Tut nur nicht in der Regel hinter Bäumen. Ja. Hanau, Jahrestag. Ein Thema, das man mit der nötigen Demut angehen sollte oder Zurückhaltung. Was mich die Woche echt geärgert hat, ist halt, wie das Narrativ, das sei ein ganz klar ein rechtsextremistischer Anschlag gewesen, sich inzwischen durchgesetzt hat und wie das in allen Kanälen, also sowohl Twitter als auch halt Medien und so, als solcher geframed wird und dabei eigentlich fast immer ausgelassen wird, dass dieser Mensch, der da die Morde verübt hat, dass der halt im Endeffekt, wenn man es salopp sagen will, gewaltig einen am Sträußchen hatte. Also, dass er... Ja, schizophren, oder? Schwer schizophren, ne? Geheimdienste in seinem Kopf gehört hat und die auch in seinen Kopf hineinhören konnten und ihm irgendwie Befehle geben konnten. Und hier haben wir stellvertretend für diesen Trend haben wir den Bericht hier von Naika Vor oder die Kolumne von Naika Vorurteilen im Spiegel. Im Laufe des Morgens stellte sich heraus, dass es sich um einen rassistischen Anschlag handelte, bei dem 9 Menschen willkürlich und bestialisch erschossen wurden von einem Täter, der sie aufgesucht hatte, weil er befand, sie seien Volksgruppen, Rassen oder Kulturen in unserer Mitte, die in jeglicher Hinsicht destruktiv sind. Ja, das stand in seinem Pamphlet wohl drin. Ja, das sind seine Wahnvorstellungen gewesen. Das ist halt die Frage, ist das seine Wahnvorstellung oder ist das... Das ist nicht wirklich trennbar, glaube ich. Ich sehe es auch eine Wahnvorstellung. Ja. Das ist ja das, was der Psychiater dann am Donnerstag bei meinem Podcast auch gesagt hat. Dass man das nicht trennen kann, dass man mit seiner, sich irgendwas ausrechnet oder so, wann die Menschheit untergeht oder sonst was, dann ist die Mathematik auch nicht Teil des Wahns oder so, sondern es ist einfach untrennbar da drin. Das ist dann doch, ist dann Teil dieses Wahns sozusagen doch. Ja, aber kann man eben nicht trennen, so. No, das hat man so gesagt. Viel wird darüber gelächelt und es wird als kultureller Habitus gedeutet, wenn junge migrantische Männer ihre Körper trainieren, sie regelrecht aufpumpen in Sportstudios. Vielleicht bereiten sie sich in einer Art kollektiver Angst darauf vor, dass sie im Laufe ihres Lebens mit Gewalt konfrontiert sein werden oder mit Ausgrenzungen, auf die sie nicht mit jenen feingeistigen Tools reagieren können, mit denen bürgerliche Mittelschichtskinder ohne Migrationshintergrund aufwachsen. So versuchen sie, das Instrument zu nutzen, das sie haben, ihren Körper. Das ist einer der hottesten Takes, die ich zu dem Thema je gehört habe. Ja, und vor allen Dingen, also auch schon alleine so zu tun, als irgendwie, als wäre das jetzt so eine standardmäßig deutsche Sache irgendwie, die andere Leute irgendwie verdrängen zu wollen oder so. Und als würde es das von irgendwelchen anderen Seiten und so auch wieder überhaupt gar nicht geben. Ne? Also ich erinnere mich da auch noch an einen Fall aus meinem Leben, wo mir irgend so ein 12-Jähriger mal irgendwie gesagt hat, ich hätte da nichts verloren in einem Viertel, das sei ein türkisches Viertel. Und der Witz war, das bezog sich auf die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Also Hoffe. ich meine, gut, das war irgend so ein 12-Jähriger. Ich denke mir da jetzt auch Nee. nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie groß was aussagt über die Gesellschaft oder so ein Zeug. Aber solche Sachen gibt es halt natürlich auch. Also, und ja, Rivalität eben ein bisschen, ne? bei diesen ganzen Geschichten, mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, dass, also es wurde ja jetzt irgendwie auch als Kopie von diesem amerikanischen Ding, dieses Say My Name-Kampagne oder Say Their Names-Kampagne, irgendwie hat er ja dann alle Welt irgendwie zum Virtue Signaling da die Namen von diesen Opfern rausgetwittert und rausgefacebookt und was weiß ich nicht was. Und ja, in fast allen Fällen hat da der Name gefehlt von der Mutter von dem Typen, die er ja auch umgebracht hat. In diesem. Und nicht nur das, es wurde ja auch teilweise dann so gesagt, so ja, die sei ja halt auch nicht ein Opfer, sondern vielleicht auch ein Täter, weil die ihn vielleicht so geformt hätte und so. Und das finde ich halt wirklich schon ziemlich übel, also sowas zu behaupten. Gerade wenn jemand tot ist und sich nicht mehr wehren kann. Die Gewalt trifft seit Jahren vor allem Migrantinnen und Menschen, die als solche gelesen werden. Was? Rassistische Also. Gewalt trifft schon eher natürlich ausländische aussehende Menschen, ja, sicher. Das ist aber auch ein Allgemeinplatz, oder? Was ich wissen will, ist, liest man ausländische Menschen mit Akzent? Ha, denkt man darüber nach. Rassismus gibt es auch in Gesellschaften, in denen es kaum Migration gibt. Und er richtet sich historisch gesehen schon viel länger gegen soziale Gruppen, die keine MigrantInnen sind. Gegen Sinti und Roma, gegen Jüdinnen und Juden in Nazi-Deutschland, gegen Schwarze in den USA und schwarze Deutsche, die zum Teil gar nicht in die statistische Kategorie Migrant fallen. Ja, Sinti und Roma diskriminieren auch gegen Sinti und Roma, nur halt gegen eine kleinere oder andere oder größere Gruppe, als sie Das es andere, sind. das Fremde, So, ja, das ist halt ne? genau das Ding. Die Leute peilen einfach nicht, dass aus unserer Sicht, die ja nicht Sinti oder Roma sind, ja, sind Sinti und Roma eine Gruppe und sind eine Minderheit. Aber in deren Gruppe gibt es auch noch andere Gruppen. So, und die hassen die auch und werden die zurückgehasst. Und ich meine, das ist einfach so lächerlich. Genau dasselbe auch bei Juden. So, Leute können sich wegen allem Möglichen hassen. Die können sogar dieselbe Ethnie haben, dieselbe Kultur, dieselbe Nationalität, Nachbarn sein, sogar Familienangehörige und trotzdem sich hassen. So. Ja, aber Naja, die und manche Dame ist Leute kommen ja. aus Hannover und andere kommen aus Frankfurt, ne? Ja, Das gibt's halt. das ist aber begründet dann. Die Also einen spielen Spaß. in der zweiten Liga und die anderen haben die Bayern gerade eingeseift. Das ist so. Ja, aber Berlin ist aber eine gute Stadt und da sagt bitte jetzt niemand was dagegen, okay? Weil. Muss Hass, Sprache und Verdrückung. Nein, ist okay. Ist das Ja. halt. Ich hab ja sogar die Frau Forutan gefragt auf Twitter, ob, wenn sie glaubt, dass halt die Mehrheitsgesellschaft für diesen Rassismus verantwortlich ist, müsste man dann analog nicht auch fragen, ob die muslimische Gemeinschaft für islamistischen Terror verantwortlich ist. Aber dann ist sie mir schon ziemlich ausgewichen und hat gesagt, ja, nee, es gäbe ja auch rassistische Migranten und das würde Naja. halt, das könne man so nicht und deswegen auch das andere nicht. Nur Okay. Ja, wie ist es das? Also, ich meine, ich ist frage mich nicht aber auch diesen Rassismus gewesen? Kram, ich frage mich aber diesen Sachen ja auch immer. Die Frau Forutan ist ja auch iranische Staatsbürgerin. Also, soweit ich weiß, hat sie beide Pässe. Und also, der Iran ist jetzt nicht gerade ein sehr diverses Land. Und das sagst du gerade uniranisch, oder? Ja, uniranisch, ja. Wo man sich irgendwie große Mühe gibt, alle möglichen verschiedenen Gruppen da irgendwie zusammenzubringen oder so. In Freiheit. Eher im Gegenteil. Die Bedrohung ist allgegenwärtig. Ich sag's nochmal, die Leute, die hier sagen, ja, weltoffene Gesellschaft und Projekt Europa, alle kommen zu uns, ja, so, die müssen halt verstehen, dass sie nicht dann das Narrativ aufrechterhalten können oder ja, haben können von, ja, Europa ist eigentlich voll toxisch und voll böse gegenüber Migranten und viel schlimmer. Weißt du, weil die Leute da drüben kommen aus dem Kriegsgebiet, die kommen hierher und wir nehmen sie ja auf, weil wir es ja so toll hier haben. Also, weißt du, du kannst nicht einerseits sagen, es ist richtig geil hier. Ja, doch, das können sie ja dann wieder schon, weil sie ja das dann so hinstricken, dass das einzige Problem ja ist, dass diese ganzen Privilegierten, die das ja, weißt du, die Leute leben ja in Europa ja nur in Frieden und so auf Kosten der anderen Leute. Bauen müssen, ne? Die leben ja, genau. Ja nur, die haben das ja alles nur denen geklaut und genau. Ne, das ist ja das, was sie meinen. Und wenn jetzt die Leute irgendwie herkommen, dann holen sie sich ja quasi nur das, was ihnen sowieso zusteht. Wobei die anderen Leute, wenn sie das verlieren, das ja eh nicht verdient haben. Und deswegen, ne, dieses ganze Spannungsfeld und so, halt's Maul, du bist da eh privilegiert und so weiter und so fort, so drehen sie sich das ja dann hin. Genau, so ja, das weiß das ich, ja, aber, auch, das aber genau das ist ja genau, ich verstehe es ja genau, wie du es beschrieben hast, ja. Das ist trotzdem, umso mehr du es feiner beschreibst, desto mehr kommt das zum Vorschein, was ich meine. Es ist grob fahrlässig, Leute einer Gefahr auszusetzen, wenn sie schon aus einer Gefahrenzone kommen und sagen, hey, weißt du was, wenigstens ist die Gefahr hier so, dass du mal irgendwie was abgreifen kannst. Das ist trotzdem grob fahrlässig von denen. So ja, auf jeden Fall, diese ganze Geschichte wurde aus meiner Sicht wirklich benutzt, um ja, alle möglichen Gesetze da, denen mal wieder einen kleinen Push zu geben, Sachen, die Leute sowieso schon seit Jahren fordern, wo wir hier auch schon ganz lange da drauf schauen, da werden wir auch gleich noch Beispiele für sehen. Und das ist auf jeden Fall Instrumentalisierung aus meiner Sicht. Und ja, auf der anderen Seite, da sagt man halt immer, nee, das darf man ja auch nicht aufbauschen und so. Wir hatten ja gerade schon das Beispiel mit dem islamistischen Terror. Haben sich natürlich teilweise auch die Leute aufgeregt, wenn das zur Sprache gebracht wurde, dass man ja jetzt über diese Sache redet und nicht über die andere und bla bla bla und Whataboutism und so weiter und so fort. Aber ich meine, es ist ja bei diesen anderen Sachen, lässt das ja auch wieder keiner gelten. Da ist dann wieder alles in Ordnung, wenn man sagt, ja, in Wahrheit kommt es über alles von rechts und deswegen brauchen wir uns jetzt hier überhaupt keine Gedanken zu machen über irgendwelche anderen Dinge. Na, da ist das ganze Whataboutism-Thema ja wieder in Ordnung und richtig und so. Und genauso, wie das hier dann schon in dieser Einleitung hier postuliert wird, von wegen, seit Hanau wissen wir, Rassismus kann das Leben unserer eigenen Kinder, Geschwister und Freunde auslöschen. Das ist doch Quatsch. Also das kann das schon immer. Und das ist ja auch nicht so, dass es die erste Tat irgendwie gewesen wäre. Und trotzdem ist es so, dass wenn die Leute versuchen, da jetzt wieder so eine riesen Sache draus zu machen, als wäre irgendwie diese Gesellschaft davor, irgendwie kurz davor, irgendwie ja auf breiter Ebene irgendwie die Jagd auf die Leute irgendwie zu eröffnen oder so, das ist einfach absolute Verleumdung und nur aus dem Grund, um da politisches Kapital draus zu schlagen, dass man mal wieder so ein bisschen sagen kann, ja, der Zustand, so wie der jetzt ist, mit diesem ganzen Rechtsstaat und diesen ganzen Sachen, die wir im Moment haben, das ist ja nicht hinnehmbar, ne? Das muss weg. Da leiden ja die Leute nur drunter und die leben unsere eigenen Kinder und Geschwister und Freunde, die sind jetzt hier in Gefahr seitdem. Und deswegen ist das jetzt gerechtfertigt, dass wir an irgendwelchen anderen Stellen dann die Daumenschrauben wieder schön weiter andrehen und mit unserem Mantra, die Worte führen zu Taten, auf allen Kanälen den Leuten irgendwie einzureden. Wir sind so schlau, wir sind hier die Forscher, ne? Die Frau Vogotan ist ja die mit diesem Zentrum Dezim-Institut oder wie das heißt. Und wir sind die schlauen Leute und wir sagen euch, wir wissen, dass, ne, was wohin führt und so und was man alles verbieten muss und wer die Bösen sind und wer die Guten sind. Und das braucht ihr uns einfach nur zu hören und wir stricken dann die Gesellschaft schon so, dass nur noch die Leute reden sollen, können, dürfen, bei denen das in Ordnung ist und gut ist und so und den Leuten die richtigen Ideen in den Kopf packt und die ganzen anderen die Leuten die schlechten Ideen in den Kopf packen, so, die kriegen wir dann schon. Die müssen wir jetzt wegkriegen, weil ansonsten, ne, unsere eigenen Kinder, Geschwister und Freunde und so weiter. Ja. Ja, aber wie jemand sagt halt, wie Average Atheist hier im Chat auch schon sagt, seit Nizza wissen wir, Massenmigration tötet. Das wäre dann natürlich eine völlig, völlig falsche Deutung des Ganzen und nicht zulässig. Ja, und auch bei solchen Sachen, ne, wenn das irgendwie gemacht wird oder irgendwie gesagt wird, wie von dem einen AfD-Abgeordneten, ich will mal Baum sagen, aber er heißt irgendwie so ähnlich. Der hatte ja irgendwie mal im Bundestag gesagt, Angela Merkel hätte das gewollt, dass irgendwelche Leute irgendwie umbringen und so. Also da, das finde ich genauso unmöglich. Ja, aber das ist halt dasselbe Niveau im Endeffekt. Ja, und ach ja, das fällt mir dazu auch noch ein, zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Mars, mit diesen, mit der Sache mit der Geisteskrankheit von dem Typen. Also das ist mir auch ganz stark aufgefallen, dass halt die Leute, die das zur Sprache gebracht haben, die ich jetzt so gesehen hatte, die Tage, das waren fast alles irgendwelche AfD-Sympathisanten oder so, wo ich mir dann auch schon so denke, leben wir jetzt schon in zwei Realitäten irgendwie in diesem Land. Also du hast irgendwie auf der einen Seite die Leute, die sagen, ja, rechter Terror, und das reiht sich alles nahtlos ein in das, was wir sowieso schon die ganze Zeit sagen. Und dann hast du halt die Leute, die sagen, nee, der war geisteskrank, und die sind halt wirklich komplett, an denen kann man halt richtig festmachen, wo die halt politisch hingehören. Also fand ich schon ziemlich heftig. Bin noch nicht in der AfD hier. Nee, ich auch nicht. Aber um irgendwelchen Dingen vorzubeugen. Ja, genau, aber deswegen fand ich das ja, also ich habe mich da auch selber halt teilweise gar nicht getraut, in meiner Blase so das nochmal wieder zur Sprache zu bringen. Ja, das heißt aber doch so ein bisschen auch, dass die neutrale Seite das nicht, also da dieses Narrativ übernimmt scheinbar. Wenn da wirklich nur noch AfD-nahe Leute sich zu äußern, anders eben, scheint für der normale Bürger irgendwie auf das rassistische Narrativ eingeschwenkt zu sein. Ist auch mein Eindruck, ganz allgemein, dass das ganz gut funktioniert, diese Propaganda. Ja, es gibt eine neue Studie von unserer Lieblingsstiftung. Ist das nicht wunderbar? Und was findet die Amadeo-Antonio-Stiftung raus, wenn sie die Corona-Pandemie untersucht? Struktureller Antisemitismus. Wollen Sie das immer rausfinden? Grundsätzlich, aber erstmal, Corona-Pandemie verschärft den Rechtsextremismus in Europa. Und gibt uns Geld, finden Sie das auch aus? Dass zu wenig Geld haben. Nicht nur in Deutschland sei Antisemitismus ein Kernbestandteil der Corona-Hetze, sagt Simone Raphael, Co-Autorin des Berichts. Antisemitische Verschwörungstheorien wie die QAnon-Ideologie haben sich der Berliner Amadeo-Antonio-Stiftung zufolge während der Corona-Pandemie über ganz Europa verbreitet. Mutmaßungen über vermeintliche Eliten, Lockdown-Entscheidungen und Impfkampagnen seien mittlerweile in rechtsextremen Gruppen auf dem ganzen Kontinent zu finden, heißt es in einer Untersuchung über Rechtsextremismus und Terrorismus in Europa. Ja, wow, ne? Also es ist ein aktuelles Thema irgendwie, was die gesamte Gesellschaft betrifft, wo kein Mensch von ausgenommen ist. Und sämtliche Lager reden darüber. Wow, Rieseninsight. Bin ich total geflasht von. Mutmaßungen über vermeintliche Eliten. Ich finde es toll, dass inzwischen Eliten wirklich auch von der Amadeo-Antonio-Stiftung gleichbedeutend mit jüdische Eliten gelesen wird. Weil anders kann man das ja nicht sehen, dass da Antisemitismus dahinter steckt. Und ich finde, es gibt jeden Grund gegenüber unseren sogenannten Eliten, seien das jetzt politische Kaste, Wirtschaftskaste, Celebrities. Ich habe großen Grund, denen gegenüber misstrauisch zu sein. Weil die bitte? Sag ihre Namen. Christoph Walz, ups, nee, Entschuldigung. Und klar werden die Lockdown-Entscheidungen und die Impfkampagnen in Frage gestellt, weil die Menschen teilweise einfach Angst davor haben, dass hier vielleicht ein unausgereifter Schnellschuss zum Beispiel irgendwie verimpft wird, weil die Leute Angst haben, dass ihre Existenz kaputt geht unter dem Lockdown. Natürlich. Und natürlich nutzen es dann auch rechtsextreme Akteure aus. Klar. Aber die Amadeo-Antonio-Stiftung hat halt wieder ihre Linse auf, mit der sie halt nur eine Sache sehen kann. Ja, außerdem, gerade was diese Gesundheitsthemen angeht, das hatten sie ja bei dieser einen Studie da auch irgendwie dran, dass dass in diesem grünen Milieu die Leute auch irgendwelche alternativen Heilmethoden irgendwie interessant finden und gut finden und so und irgendwelche Skepsis haben gegenüber von normaler Medizin. Na, also das ist bei denen in diesem Lager ja auch weit verbreitet. Und Lockdown-Entscheidungen werden ja auch alle Nase lang, also es wird ja über jede Verschärfung und jede Lockerung von allen möglichen Seiten, in alle möglichen Richtungen debattiert. Ja, das ist wieder, aber das ist, die wollen jetzt hier herausgefunden haben, dass es alles Rechtsextremismus dann stärkt oder was. Ja, ich wollte also auch gerade sagen, Chris, das, was du gerade gesagt hast, das Linke so, ne, das ist Whataboutism. Die Linken machen das auch. Nee, es geht in dem Bericht nur um die Rechten, das weißt du doch. Und lieber User Salbei im Chat, ich übernehme nicht das Rechtsextreme. Natürlich gibt es Rechtsextreme in Deutschland, ist ja ganz klar. Also, dass es rechtsextreme Gruppen gibt, die treffen sich, weiß man ja, die treffen sich zu irgendwelchen Konzerten und hören da irgendwelche Bands und auch die nutzen das aus. Was ich nicht teile, ist halt dieses Rechtsextrem auf die halbe Bevölkerung auszudehnen. Aber dass es die gibt, streite ich halt auch nicht ab. Ja, eben. Ich würde nur abstreiten, dass das jetzt wirklich ein Phänomen ist, was jetzt durch dieses Corona-Ding irgendwie gestärkt wurde. Das würde ich auf jeden Fall ganz stark in Zweifel ziehen. Also jetzt nicht unbedingt abstreiten, aber ganz stark in Zweifel ziehen. Aber Simone Raphael sagt, die Reichsbürger in Deutschland, die Gelbwesten in Frankreich, nationalistische Bestrebungen in den Niederlanden, Italien und Griechenland. Also, man kann es auch daran erkennen, dass der Begriff von Rechtsextremen so inflationär gehandelt wird, weil niemand den Begriff irgendwie genauso ernst nimmt wie, keine Ahnung, rechtsmoderat. Ja, das ist ja, dann das sofort Hauptproblem. Hier Schulterschluss. Das Hauptproblem ist natürlich auch, und das müssen diese Leute endlich mal einsehen, diese Amadeus-Antonin-Stiftung ständig irgendwie, das ist ja hier auch wieder öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wo die jetzt zitiert werden, die sind einfach verbrannt. Also diese Amadeus-Antonin-Stiftung hat eine ganz klare politische Agenda und jeder weiß das, genau. Ja, und deswegen bringt das einfach nichts. Ne? Wenn das jetzt irgendwelche Leute wären, denen ich jetzt irgendwie das zutrauen würde, wo ich jetzt irgendwie davon ausgehen könnte, dass die irgendwie neutral werden und ich würde sowas lesen, dann würde ich das auch erstmal nicht mit so einer Skepsis betrachten. Aber so sehe ich hier nur wieder Amadeus-Antonin-Stiftung, ja, und das, was die halt wollen, das reden sie dann hier wieder. Und das ist halt so, ne, der Papst sagt, es gibt Gott, ja, erwarte ich. Na, also es ja. Die aus den USA stammende Verschwörungsideologie QAnon habe sich vor allem in Großbritannien und Deutschland verbreitet und werde von unterschiedlichen Szenen gepflegt. Eine Gefahr sei auch der Rechtsterrorismus. Was ist das für ein Satz? Eine Gefahr sei auch der Rechtsterrorismus. Ja, sicher. Aber was hat das mit dem Lockdown zu tun? Oder wie groß ist denn die Gefahr? Corona? Oder könnte mir jemand erklären, ja, wie groß die Gefahr ist? Die Diskussion über. Die viel größere Gefahr ist, von chinesischen Agenten infiltriert zu werden, weil die uns viel zu politisch korrekt verhalten und nicht einen für Absichten haben. Also, ich meine, die haben als Teil ihrer Kultur halt einfach den Westen zu vernichten, immer noch. Und wir so, boah, guck mal, boah, Chinesen, wow. Ja, oder Geld verdienen, ne? Das ist ja das Motiv, da häufig dahinter, sich da mit China irgendwie gut stellen zu wollen, weil es ja so ein großer Markt ist, ne? Also für unsere Industriegüter oder in Amerika für Unterhaltungsindustrie und oder solche Dinge. Die Diskussion über die Maßnahmen gegen die Pandemie hätten die normale politische Debatte verdrängt und negative Einstellungen von einem Teil der Bevölkerung etwa gegenüber Minderheiten geschürt. Auch so ein Gummisatz. Etwa. Ja, was hat das damit zu tun, auch mit Minderheiten, Covid und so? Ja gut, es gab ja eine Reihe von asiatischen Aktivisten, die gesagt haben, oh, ich finde es ganz schlimm, wenn ihr Kung Flu sagt oder so. Ach so, ja, und China-Virus, darf man auch nicht sagen. Man darf aber britische Mutante, brasilianische Mutante, südafrikanische Mutante sagen. Was für eine Tante? Mu. Tante Mu. Mu. Mu-Anon. Ja genau, ich bin auch bei Mu-Anon. Das ist viel, viel besser als Q-Anon. Ja, Eine Studie der Amadeo-Antonio-Stiftung findet heraus, was wir uns gedacht haben, dass sie herausfindet, weil sie immer das Gleiche herausfindet. Oder wie ja. ich sie nenne, Anon. Weißt du, man fragt sich wirklich, wenn dieses Virus aus Deutschland entstanden wäre, ob dann die Amadeo-Antonio-Stiftung Artikel verfassen würde zu, bitte hört auf, dass das als deutsche Virus zu bezeichnen, ist nicht gut. Nee, die würde sagen, das ist gut. Das weil ist die Repräsentation des gesellschaftlichen verpesteten Systems, ja, mhm. und das ist so der Köter-Virus, ne? Dann hätten wir das da, so. tja. Was ist denn das jetzt? Ja. Da gibt es eine kleine Anfrage. Achso, ja, kannst du ruhig sagen. Jetzt ist aber ein bisschen anders verlinkt, aber egal. Ja, ich fand das uninteressant, die Einschätzung da von Science Files. Da hat man das okay, gefunden, so. Ja, ja. Aber können wir natürlich gerne den Leuten das geben. Wichtig ist ja eigentlich das, was hier halt eben drinsteht. Und das ist hier halt eine Antwort der Bundesregierung, ne, auf eine kleine Anfrage. Also die Leute im Bundestag, die stellen ja dann so kleine Anfragen und dann bekommen sie da eine Antwort von der Bundesregierung auf ihre Fragen. Und das ist ja so eines von diesen Instrumenten, was da vor allen Dingen die Opposition natürlich hat, um zu schauen, was die Bundesregierung da so arbeitet und dann darauf basierend dann irgendwelche Anträge einzureichen. Und ja, irgendwelche Journalisten schielen da natürlich auch gerne mal immer mal drauf, weil das ist ja auch immer mal ganz interessant, was da so teilweise bei rauskommt. Und hier in diesem Fall geht es jetzt Fälle von Brandstiftung aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts in den Jahren 2018 und 19. Das wollten sie hier herausfinden, aber was sie hier stattdessen bekommen haben, ist halt eben politische Kriminalität, Brandstiftung. Und was man hier halt eben sehr stark sehen kann, ist, dass das rechts eher die Ausnahme ist. Also es gibt natürlich auch diese Sachen hier mit rechts, aber das sind halt die Zahlen hier von 2 Jahren, also 2018, 2019. Und fast alle von diesen Brandstiftungen politisch motiviert sind entweder links oder diese oder eine ausländische Ideologie, wie das denn hier mal heißt. Chris, drück mal Steuerung F und schreib mal links, damit du so Zahlen hast. Also so, wie viele davon sind von links, wie viele davon sind von rechts. Einfach den das ja, Wort. Ja, ich glaube, das kann man so einfach dann nicht einschätzen. Ich meine, es waren 170 drüber etwa, und waren 17 Rechte, ne? Nee, ich meine einfach so, die Begriffe selbst zählen. Wenn das Text ist, dann kann man das ja einfach Steuerung F, kann man so durchsuchen. Ja, also, aber das ist mit dem ganzen Einleitungs- und Fragen und so Text, das ist nicht aussagekräftig. Aber man sieht es ja hier. Das ist ja ganz eindeutig. Okay. Ne? Also, ja, es waren, wie gesagt, über 300 von 370 oder so. Dann eben noch so ein paar ausländische Sachen dabei und 17 oder 20 Rechte. Ja. Ja, und überwiegend Brandstiftungen sind halt eben linksextrem, kann man wirklich so. Ja, aber die zünden ja nur Autos an und Gegenstände, keine Menschen. Genau, da könnte nicht zufällig mal einer sich auch dann drin befinden oder so oder ne, verstümmelt und verbrannt werden oder sowas. Mann, ey. Denkt man überhaupt ja, also ich denke mal, selbst wenn man jetzt alle, die hier als nicht zuzuordnen gekennzeichnet sind, einfach mal auch rechts zuschlagen würde, weil die Behörden sind ja auf einem Auge blind. Und manche sagen auf dem Rechten, andere sagen was anderes, aber gut. Ich glaube, selbst dann wäre links 3 oder 4 Mal so oft über repräsentiert, ja. Bietermann und die linken Brandstifter, was da los war. Hä, fucking, wie oft machen linke Brandstiftung? Was ist da los? Oh je. Ja, das hier ist eine Meldung, die gehört auch in den Bereich Extremismus und zwar gibt es eine SPD-Bundestagsabgeordnete, wo also der vorgeworfen wird, sie hätte Nähe zu grauen Wölfen und das ist wohl auch dokumentiert über diverse Social-Media-Geschichten und die hatte sich auch zur Armenien-Resolution mal geäußert mit, das wäre irgendwie gegen Türken gewendet irgendwie. Und solche Dinge. Und jetzt sollte die halt wieder aufgestellt werden. Also ist im Moment, ne, wir haben ja jetzt ein Wahljahr und in diesen Wahljahren, die beginnen ja dann immer so oder die Jahre davor schließen dann meistens schon immer mit allen möglichen Aufstellungsversammlungen. Das läuft ja dann immer so, dass die Parteien erstmal in ihren einzelnen, also in diesen ganzen Wahlbezirken, die es gibt, in den Bundestagswahlbezirken, ich weiß gar nicht, wie viele es da gibt, aber auf jeden Fall einige, die wollten sie auch eigentlich mal ein bisschen verkleinern, aber es hat ja nicht funktioniert mit der Reform. Und Da wird ja dann quasi die Direktkandidaten werden da aufgestellt. Und das entscheiden dann immer die Mitglieder von der Partei in dem jeweiligen Wahlbezirk, die da wohnen, wer denn da antritt, wobei die Personen selber aber da nicht wohnen müssen. Also die können auch von woanders her sein, die können sogar auch parteilos sein. Das ist ja auch hin und wieder mal der Fall. Zum Beispiel die Frau Domscheit-Berg fällt mir da so jetzt als erstes ein. Die ist ja für die Linke im Bundestag, hatte, soweit ich das weiß, auch ein Direktmandat von denen ergattert. Und die ist ja auch im Moment parteilos, war früher mal bei der Piratenpartei. Und hier geht es jetzt um die Frau Nezahat Baradari. Das ist die Dame, die im Moment im Bundestag sitzt für die SPD und jetzt auch wieder nominiert wurde auf diesem Parteitag. Diese Berichterstattung hier war noch von dem Vorfeld. Der Mann, den man da links im Bild sieht, das ist ihr Gegner gewesen, der auch sich beworben hat für diese Direktkandidatur. Der Herr Serkan Kelik ist das. Und wie man hier in diesem Artikel nimmt, gab es irgendwie, also die Frau Baradari hat behauptet, dass hier dieses Bild von ihrem Gegner mit dem Herrn, na, wie heißt er? Ich glaube Lauterbach. Lauterbach, genau, Karl Lauterbach von der SPD, das sei irgendwie, hätte dem nicht gefallen, dem Herrn Lauterbach, dass dieses Bild von ihm verwendet wurde, irgendwie um da Werbung zu machen oder so. Die konnten aber, das Büro hat dann nicht geantwortet, konnten das nicht klären. Und ja, dann gab es hier noch so, also der Frau Baradari wird auch vorgeworfen, dass sie Probleme mit den Jesiden hätte. Und hier ihr Gegenkandidat ist tatsächlich selber auch ein Jeside. Und ja, sie hatte da halt auch irgendwelche Social-Media-Posts in der Vergangenheit abgesetzt, die da so ein bisschen merkwürdig waren. Und dann gab es noch eine Kontroverse um so eine Art Shuttle-Service zu dieser Versammlung, weil diese Aufstellungsversammlungen, die müssen halt eigentlich mit Präsenz stattfinden. Also, dass die Leute halt wirklich in einem Saal sitzen und dann halt diesen Kandidaten da wählen oder die Kandidatin. Und das wollten sie ja irgendwie jetzt auf die Schnelle nochmal ändern mit einem entsprechenden Gesetz im Bundestag. Aber soweit ich mich da erinnere, hatte man das ja erstmal dann verschoben, um erstmal zu gucken, ob das noch notwendig wird oder so. Weil ja eigentlich diese Aufstellungsversammlungen, dadurch, dass die so halt stattfinden müssen und ja, die Politik so wichtig ist, dass es dann sowieso trotz irgendwelcher Verbote oder so dann halt irgendwie da passieren muss. Deswegen finden diese Aufstellungsversammlungen halt im Moment dann auch als Präsenzveranstaltung statt. Und da wollten sie dann bestimmte Leute, also das sind irgendwie so zwei irgendwie so eine Stadt und noch irgendwie so ein Bereich oder so, das geht ja immer so ein bisschen nach Einwohnerzahl mit diesen Bundestagswahlkreisen. Und die hatten wohl aus diesem einen Bereich irgendwie Leute dahin shutteln wollen, die dann eher der Dame gewogen waren. So zumindest wurde das so ein bisschen vermutet. Und das soll es dann erst nicht geben und später dann irgendwie sollte das doch irgendwie mit Taxis oder so gemacht werden oder so. Ob das dann wirklich stattgefunden hat, im Endeffekt weiß ich jetzt nicht, aber was ich halt eben weiß, ist hier von dem Herrn Tobias Huch. Das ist ja ein Journalist von Yahoo.de, soweit ich weiß. Und der Herr Huch ist auch bekannt, der hatte mal vor 2 Jahren, glaube ich, war das auf dem Bundesparteitag von der FDP, wo er damals zumindest Mitglied war. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber damals war das auf jeden Fall. Da hatte er den Herrn Masiak vom Zentralrat der Muslime da ganz stark angegangen und gemeint halt eben, dass es nicht gut wäre, den da als Ehrengast einzuladen. Bei dem Parteitag halt. Und also der beschäftigt sich da ganz viel mit diesen ganzen Islamismus-Sachen auch. Und der, auf dem seine Recherche baute, auch das, was wir gerade eben gesehen haben, was eine Kommunalberichterstattung war, baute quasi auch auf der Recherche von dem Herrn Huch auf. Und der ist dann tatsächlich, der wohnt in London, ist dann tatsächlich da hingefahren zu dieser Aufstellungsversammlung extra und hat dann hier halt berichtet, die gestrige SPD-Delegiertenversammlung für den Wahlkreis Olpe 1 war eine Mischung aus DDR und AfD. Sie war undemokratisch und unfrei. Journalisten wurden gefilmt und überwacht. Die Abstimmung war komplett vorab abgesprochen. Eine Befragung wurde nicht zugelassen. Und das finde ich auch ganz komisch eigentlich, weil ich erinnere mich da halt noch aus Zeiten von der Piratenpartei. Und damals war das halt so, dass alle möglichen Leute, die bei irgendwelchen Wahlen dann nicht gewählt worden sind, hinterher nochmal probiert haben, das dann irgendwie auf dem Rechtswege quasi anzufechten, aufgrund von irgendwelchen technischen Einschränkungen, die es nicht hätte geben dürfen oder so. Und eine von den Sachen, die mir da immer auf jeden Fall wieder gesagt worden wären, waren, dass diese Befragung von den Leuten und auch diese Redezeit, dass das halt eben ja fest dazugehört, ne? Also, dass die Leute, wenn die da bei dieser Kandidatur halt antreten, dann dürfen sie sich erstmal vorstellen. Und das wurde auch, soweit ich das damals mir das gesagt wurde, ich habe es, wie gesagt, nie irgendwie im Gesetz nachgelesen und ich weiß auch nicht, ob das vom Gesetz her so ist oder von der Satzung von der Partei her, aber auf jeden Fall wurde mir damals gesagt, es wäre nicht möglich, diese Redezeit irgendwie zu begrenzen. Also die Leute müssten da auch so viel reden können, wie sie wollen. Und ja, und das mit dieser Befragung gehört eigentlich auch fest mit dazu, zu diesem Prozedere. Und soweit ich weiß, müssen auch diese Stimmen ja geheim abgegeben werden. Halt für die, ob man jetzt den Kandidaten oder die Kandidatin wählen möchte oder nicht. Und ja, und dann schreibt der Herr Huch hier noch, 31 Delegierte haben für Rassismus gestimmt, also damit meint er für die Dame. 11 haben sich gegen die Demokratie enthalten, also 11 Leute haben sich enthalten bei der Abstimmung. 6 Delegierte haben gezeigt, dass sie die Sozialdemokratie im Märkischen Kreis in der Minderheit ist. Also 6 Delegierte haben für den Herrn abgestimmt. Und damit ist die Dame, die angeblich nach Herrn Huch auch einen ganz schlechten Stand wohl in der SPD-Bundestagsfraktion haben soll, jetzt zumindest als Direktkandidatin wieder gewählt. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass sie dieses Direktmandat da erhält oder ob sie das überhaupt bisher hatte. Es gibt ja dann auch diese Listenaufstellung, die hat wohl noch nicht stattgefunden von der SPD, hat der Huch zumindest gesagt. Und ja, also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass die Dame da wieder ein Bundestagsmandat bekommt, aber ja, schön ist es Ja, aber wahrscheinlich nicht. SPD vielleicht nicht so wahrscheinlich, das ist schon richtig, aber trotzdem ist das ja keine Art, ne? Naja, kommt drauf Also. an, ne? Also wenn du zum Beispiel in Hannover von der SPD ein Direktmandat hast, dann ist es relativ wahrscheinlich eigentlich, dass du da in den Bundestag mitkommst. Wir hatten ja Das hier ist in auch dann ganz schön Hannover, eng, glaube ich. hatten ja hier in Hannover mal die Frau Buhlmann, Edelgard Buhlmann, die hatte den Spitznamen die ewige Edelgard, weil die schon so oft da Ja. im Bundestag war. Und ja. Die war bei der letzten Bundestagswahl ist sie ja nicht wieder angetreten. Das war dann die Frau Fahimi, heißt glaube ich, ne? Die von der SPD. Und die hat dann das auch wieder gewonnen. Aber jetzt wird es halt wirklich, dieses Jahr bin ich mal gespannt, weil Hannover hat ja jetzt auch einen grünen Bürgermeister zum ersten Mal. Und wer weiß, ob dann auch die SPD dann noch genug für ihre Direktmandate bekommt. Der Wahlkreis von Frau Buhlmann war ja auch der ehemalige von Kurt Schumacher hier in Hannover. Also das ist eigentlich eine SPD-Hochburg mal Das sieht man gewesen. ja schon nur hin, wenn man SPD-Freund ist. Meinst du ja? Meinst du nicht? Ja, Nee. keine Ahnung, Ich aber. weiß es auch nicht. Ja, wie gesagt, die Grünen, ne? Also im Moment Aber ist es hier so. keine Befragung zuzulassen und solche Sachen, das ist ja schon ein bisschen bezeichnend. Ne? Wollen regieren, aber nicht mit dem Pakt zu tun haben, so ungefähr. Kommt einem das dann vor? Ja, und die Rede, die gehalten haben soll, also der Herr Huch hatte da noch ein Video gemacht, direkt aus der Rückfahrt von der Veranstaltung und hat dann auch gemeint, dass die Rede auch ganz komisch gewesen wäre von der Dame. Und ihr Gegner, hätte sogar ganz viel Applaus bekommen, aber ja, aus irgendwelchen Gründen wollten sie den dann aber nicht wählen. Also ja, das mit dem Hinkarren irgendwelcher Delegierter, die dann genehm wählen oder so, das habe ich auch schon aus anderen Parteien mal gehört. Ja, also ich kann mich da noch erinnern, es gab bei der Piratenpartei gab es mal so einen Fall, wo einer da irgendwie seine ganze Familie dazu gebracht hat, dass sie irgendwie eintritt in die Partei, um ihn dann bei so einer Veranstaltung irgendwie zu wählen. Das ist aber dann so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die Leute das natürlich gemerkt haben und dann da nicht so angehalten waren, ihn da auch noch zu wählen. Und ja. Oh Mann. Also lauter so Zeug. Ich habe da schon so einiges erlebt auf jeden Fall, ja. Diese Aufstellungsversammlungen sind schon mal so ein bisschen heikel, ja. Also nicht immer, aber immer mal wieder, ne? Also. Ja. Ja, die SPD. Gleitet total ab, ne? Den Eindruck habe ich auch schon länger. Sie ist so ein bisschen auf dem, muss man sagen, auf dem Selbstmordtrip sind oder so. Naja, aber ich meine, bei den Grünen gibt es ja auch immer reichlich reichlich Stoff irgendwie, wo die Leute dann sagen, dass da halt irgendwelche Leute aus dem Graue Wölfe oder so Umfeld, irgendwelche Extremisten da sich anschicken, irgendwelche Mandate zu erringen. Und dieses Jahr kommen da ganz sicherlich noch die ganze Klimajugend dazu, ne? Also, wir haben das ja hier schon mehrfach gehabt, diese ganzen Erklärungen von den Grünen, dass jemand für den Bundestag kandidiert, die enthalten ja meistens immer irgendwie das Wort radikal, ist mir aufgefallen. Ne? Alle sind da immer ganz radikal. Und ja, das wird spaßig auf jeden Fall. Also zumal die Wahrscheinlichkeit ja nicht gerade klein ist, dass die Grünen da am Ende des Jahres eine Regierungsoption haben. Ne? Also zwar als Juniorpartner, aber immerhin. Naja, ja, schauen wir mal. Hier geht es erstmal im nächsten um den Reitschuster, den Boris, der ja aus der Bundespressekonferenz wohl rausgeworfen werden soll. Wie ich mir das schon von Anfang an gedacht habe, dass das irgendwie sicher bald auf der Agenda steht da im Haus. Unterstützt wird das Ganze wohl von Jessen, Thilo Jung und Konsorten, und auch die Bundespressekonferenz hat wohl in den Reitschuster schon geschrieben, dass er sich mal zurücknehmen soll oder so. Seine Zuschauer bzw. seine Leser und so weiter sind aber sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Und möglicherweise zieht er vielleicht mal irgendwo hier und da eine Schlussfolgerung, die nicht ganz astrein ist oder ein bisschen zu weit geht, daraus irgendwie zu stricken, dass er Verschwörungstheorien verbreiten würde, wie die von der Süddeutschen Zeitung eben in ihrer Attacke auf ihn geschrieben haben. Geht natürlich irgendwie auch zu weit. Aber ja, ich bin da sehr gespannt drauf, weil eigentlich ist es noch nicht nach hinten losgegangen, wie er hier schreibt. Ne? Er schreibt, wie die SZ-Attacke auf mich nach hinten losging. Er bekommt eben sehr viel Solidarität und Unterstützung von seinen Lesern und so. Aber das heißt noch nicht, dass sie ihn da wieder reinlassen oder so. Die letzten zweimal durfte er da keine Frage stellen, und dann braucht man da natürlich auch nicht sein. Ne? Also, finde ich eine interessante Geschichte, beziehungsweise ja, auch gerade, er ist dass der teuerste Cancel Culture im Moment. Ne? Ach so, dass der Junge da gerade auf den losgeht, also dass man nicht nach hinten losgeht. Weil ich kann mich nämlich noch daran erinnern, an die ganze Debatte damals. Der Thilo Jung hat ja quasi so ein bisschen die Tür aufgestoßen für solche Leute, die jetzt nur im Internet beheimatet sind. Ja, also diese Bundespressekonferenz ist ja so ein Verein, ne, muss man halt dazu sagen. Das ist jetzt nicht, das heißt zwar Bundespressekonferenz, aber das ist kein Organ der Regierung oder so. Das ist einfach nur so ein Verein. Und dieser Verein wird halt in Anspruch genommen, um da halt irgendwelche Pressekonferenzen abzuhalten von allen möglichen Leuten, unter anderem halt auch von der Regierung, aber halt auch von irgendwelchen... Ja, das ist auch entstanden aus so einem Gedanken, dass man sich nicht mit irgendwelchen Pressemitteilungen aus Ministerien abspeisen will, sondern die auch mal vorlädt und befragt und so weiter. Ja, und das ist natürlich aus einem investigativen Geist auch entstanden. Und heute zu sagen, irgendwie Verschwörungstheorien, Herrgott, ey. Die Nazis haben auch die KZs verheimlicht dadurch, dass sie gesagt haben, das ist Verschwörungstheorien. Ne? Wo sind wir angekommen? Finde ich ätzend sowas. Ne? Nazi-Vergleich ist unpassend, ja, Entschuldigung. Ja gut, diese Bundespressekonferenz ist schon manchmal eine ganz informative Veranstaltung. Aber es ist ja eine Freiwilligkeit der Regierung, dass sie daran teilnimmt, weil es halt ein Verein ist, wie ihr gerade schon gesagt habt. Und deswegen ist es jetzt nicht so, dass da Leute vorgeladen werden oder so. Die Leute geben da Stellung zu. was halt die Presseabteilung der jeweiligen Ministerium dazu sagen wollen. Und manchmal sind Rückfragen gut und werden beantwortet, aber meistens kommt da eigentlich auch nicht viel bei rum, außer, keine Ahnung, ja, dass man eine Frage stellt und dann gibt es eine ausweichende Antwort und dann kommt danach, da hast du immer gewusst und mehr kommt da meist auch nicht bei raus. Ne? Ja, und alle möglichen NGOs mieten sich da quasi auch ein, um diese, um da eine Pressekonferenz zu geben, das wollte ich noch dazu sagen. Ne? Also das ist, hat nicht jetzt so einen rein offiziellen Charakter, das ist schon, ja, also da kann man halt eine Pressekonferenz abhalten. Und, ich finde ja, dass das relativ offensichtlich war, dass das so kommen würde. Auf jeden Fall sind die ganzen Journalisten, die da sind. Aufnehmer als Mitglied sozusagen im Verein, wenn sie doch wissen, dass sie ihn eigentlich nicht haben wollen, mit seiner Art. Die ganzen Journalisten, die da sind, die sind halt akkreditiert und damals mit dem Thilo Jung war es halt so, dass sie dem eigentlich gesagt hatten, nee, du bist ja nur irgend so ein Blogger oder so, dich wollen wir hier nicht. Und der hat ja dann da irgendwie richtig da Attacke gemacht mit allen möglichen Leuten im Hintergrund, die auch gesagt haben, nee, der Thilo, der muss unbedingt. Und das hatte da dann, als der da reingekommen ist, auch dazu geführt, dass sich wirklich Leute diesen Krempel da überhaupt mal angeguckt haben bei ihm auf seinen, also das war ja eigentlich immer so der Gimmick da auf seinem YouTube-Kanal, dass er diese Pressekonferenzen da irgendwie online gestellt hat, teilweise halt eben auch von Anfang bis Ende und ohne Schnitte und alles. Und und dass jetzt gerade der jetzt hier dem Reitschuster, der ja im Prinzip auch jetzt so ein reiner Aligner auf seiner eigenen Webplattform ist, das jetzt madig machen will, weiß ich nicht, ob die dann da nachher nicht, weil, also ich finde das schwierig zu sagen, so ja, der eine, also die sind quasi beide jetzt so sozusagen vom Stand her gleichwertig, ne, irgendwelche Internetfuzzis, ohne irgendwie eine großes Medium dahinter. Aber nur weil der eine jetzt irgendwie was sagt, was wir blöd finden und der andere was sagt, was wir nicht blöd finden oder weniger blöd, keine Ahnung. Ja, der Junge sagt ja teilweise überhaupt nichts dazu. Er fragt zwar auch manchmal Dinge, aber er kommentiert das ja nicht so intensiv wie der Reitschuster jetzt, ne? Was da passiert ist und ja, keine Ahnung. Sieht nicht so einen Schlüssel halt daraus. Aber was soll ja nicht, aber auch nicht verboten sein, ne? Was jemand mit dem macht, was er von dort mitnimmt, ist ja auch völlig, also belanglos dafür, meiner Meinung nach, ob er dahin darf. Oder ja, nicht. Vor allen Dingen, also, wenn die Leute seine Fragen falsch finden, dann sollen sie halt einfach unbeantwortet lassen und fertig. Ne? Also wie gesagt, es gibt da ja keine rechtliche Pflicht, da auf irgendwelche Fragen vom Reitschuster zu antworten. Sieht halt scheiße aus, wenn man nicht antwortet. Ja, das ist das Problem, ne? Ja gut, aber Thilo Jung, ich meine, Yesterday's News. Ja, und dieses Bild hatten wir ja hier letzte Woche, glaube ich, schon. Ja. Mit dieser Konferenz mit dem Herrn Röttgen. Und diese Woche, das wollte ich einfach nochmal zeigen, das Center for Intersectional Justice aus Berlin mit der Frau, wie heißt sie, die Kimberly Crenshaw. Da ganz oben drüber, also die Intersektionalitätspäpstin beim Intersektionalitätscenter aus Berlin. Und was sie hier schreiben, ist, dass man dieses Posting da hätte wegmachen müssen, was sie jetzt hier auch schon wieder zeigen, wäre ja ein ganz klarer Fall von Islamophobie. Ne? Islamophobie. Und das zeigt ja nun mal wieder, wie die systemischen und institutionellen Diskriminierungen, die die Muslime ständig erleben, in Bildungseinrichtungen, ne, weil mit einem Kopftuch an die Uni und so ist ja überhaupt gar kein Problem. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass es, dieser ganze, wie heißt der, Rechtsislamismus oder so ähnlich, gibt es noch so ein feineres Wort irgendwie dafür, also irgendwelche Leute, die halt probieren, über Menschenrechte und solche Sachen ihre Dinge dann da festzuzurren und die anderen Leute dazu zu bringen, dass sie das dann dulden müssen, irgendwelche islamischen Einschränkungen. Ja, und dann natürlich Hanau kann auch nochmal genannt werden hier, ne, weil das hat ja auch so was damit zu tun, also soweit ich weiß, sind diese, was war das, irgend so eine Kneipe, Shisha-Bar oder so, wo der da seine Opfer da erwischt hat? Ja, an verschiedenen Orten, glaube ich. Ja, also ich denke mal, das wären wahrscheinlich eher nicht so die frommen Leute gewesen sein, die da Need abhängen. to protect Muslims not only from the violence of individuals, online and offline, but also from systemic oppression. Ja, wenn die von der Systemic Oppression erlösen wollen, dann müssen sie den Damen hier mal die Kopfbedeckung Ja, erklären. das geht vielleicht noch einfacher, als die Violence von Individuals zu unterbinden oder so. Was ich hier ganz schlimm finde, ist rechts oben die Initiative Intersektionale Pädagogik mit dem klangreichen Namen iPad. Ja. iPad. Ich glaube, die Seite werde ich mir mal ansehen für die nächste Sendung. Klingt interessant, ja. iPad. Was zu lernen. Noch besser wäre Pad-O. Ja. iPad Das wäre O. vielleicht ein bisschen zu offensichtlicher. Ja, wir bleiben bei Extremismus und wie der wirkt in unseren Medien. Wir haben ja einen Twitter-User, der schreibt, Kapitalismus ist, wenn es nur ein Jahr braucht, um einen Impfstoff zu entwickeln, aber 3 Jahre, bis ihn auch die Armen kriegen. Soweit ich Und weiß, impft man bei uns im Land nach dem Alter und nicht nach ja. dem Kontostand. Und die, ja, der, das Icon, der Avatar von dieser Person hat irgendwie eine Faust erhoben oder eine Hand auf jeden Fall oben und irgendwie so eine Sturmhaube auf. Also, es ist garantiert ein, ja, ein liberaler Bürger der Mitte, würde ich mal sagen, ne? Und darauf antwortet Cosmo von der ARD, dieser Radiosender ist es, glaube ich. Hallo, Ausrufungszeichen. Wir finden diesen Tweet gut. Dürfen wir den auf eine Tafel packen und auf Instagram und Facebook posten? Mit Credits natürlich, Ausrufezeichen. Liebe Grüße aus dem Cosmo-Team. Ja. Ich werde daraus nicht schlau. Sorry. Ich kann damit nichts anfangen. Was wollen Sie denn jetzt? Ihn vereimern, ja, okay. Und dann? Naja, Das die glaube haben ich nicht. Die gelesen. wollen so ein wokes Zitat irgendwo hinkleben Ja, in haben sie irgendeinen auch Beitrag. getan. Ach nein. Ja, haben sie getan. Damit habe ich Also, nicht gerechnet. die haben nur gelesen, Kapitalismus ist blöd und haben sich sofort gedacht, Hallo, Ausrufezeichen. Wir finden diesen Hallo? Tweet gut. Ja. Bitte. Gebühren bei der Arbeit. Stimmt das denn international? Kriegen die Armen international erst die Impfstoffe zu später oder was? Nee, international muss die Leute wahrscheinlich darüber aufklären, wie schlecht die Deutschen sind oder so. Ja, es gibt einen neuen Instagram-Kanal auf klima.neutral vom WDR. Informieren Jule, Samira, Frederik, Tom und ihr Team rund um Themen wie die Klimakrise. Einfach erklärt, aber vielfältig. Schaut doch mal vorbei, Ausrufezeichen. Wir lesen aus den Veröffentlichungen vom Potsdamer Institut für Klimaforschung. Sonne, Zweig, Delfin, Ja. Emoji. Ja, Oder es von ist ein Delfin. Instagram-Kanal nur für Klimathema. Und also Ja. mit diesen Herrschaften hier und hier der Benedikt Brechtgen, das sieht man jetzt hier leider nicht bei den Tweets, die hier sichtbar sind, aber der hat da schon mal raufgeguckt auf den Kanal und direkt einen von denen gefunden. Ich glaube, das war der zweite Herr hier von links, der irgendwas geschrieben hatte von wegen, ja, ich gehe so gern surfen, um die Welt reisen und so weiter und so fort. Na, und da hast du es dann wieder. Das sind die Leute, die den Leuten irgendwie erzählen, die Welt geht unter und so weiter und so fort. Und selber halt eben, ja, ich gehe gern surfen und na, also ich kann mir das ja leisten, Lifestyle-Krempel und so weiter und so fort, aber den ganzen Leuten muss ich jetzt hier erklären, mit ihrem Gebührengeld, dass sie sich mal ein bisschen mäßigen müssen oder so, weil die Scheißwelt untergeht. Ich finde, man sollte solche Aktionen auch einfach, da muss eine Reform her, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk so einen Scheiß nicht mehr finanzieren kann. Das ist doch Ja, was Unsinn. haben die da auf Instagram-Kanäle. Instagram zu veröffentlichen, ne? Oder da auch Ja. irgendwelche Reichweite zu erobern, die sie dann anderen Leuten wegnehmen. Warum ist das doch ein Punkt, finde Und ich. Leute zu bezahlen dafür, dass sie den Ja, Scheiß machen. genau. Ja, Von dem egal, ob da Geld, nichts von dem sie läuft. eigentlich Medien, Fernsehen, Rundfunk machen und ihre Pensionen, ihre monströsen, bezahlen Wenn sie sollen. die wirklich vernünftig bezahlen, machen sie da aber auch nicht miese mit. Würde ich sagen. Und auch so divers, also gleiches Alter, dreimal weiß Ja. gelesen, Ja. ja, also super divers. Super divers auch, super. Ja, die Bio-Studenten heutzutage. @klima.neutral, als wenn Instagram klimaneutral wäre. Nun, ja. Ja, bestimmt. Ja, für Vielfalt und gegen Diskriminierung. Die Grüne wollen ein Ministerium für Zusammenhalt. Jeder, der da gleich irgendwie im Hinterkopf das Wort Staatssicherheit hat, nein, Zusammenhalt. Ja, bitte. Ja. Verordnung. So. Das wird dann per Verordnung irgendwie, das funktioniert doch auch nicht. Das ist ein Vorschlag von den Grünen, der so natürlich nicht kommen wird, denke ich mal. Es sei denn, es gibt einen Erdrutschsieg im September. Sie wollen das Grundgesetz ändern. Artikel 3 Absatz 3 der Verfassung soll um den Satz ergänzt werden. Der Staat gewährleistet Schutz gegen jedwede gruppenbezogene Verletzung der gleichen Würde aller Menschen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Alle Menschen, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, sollen zudem unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit das Wahlrecht erhalten. Und ich finde es passend, dass der Weltalgorithmus darunter diese Werbeanzeige stellt. In Hengame Yagubi Farahs Welt, weil so komme ich mir da auch vor. Alle Menschen, die in Deutschland ihren Lebensbildung. Nein! Ich dachte im ersten Moment, sie schreibt da jetzt. Ja, für den Zusammenhalt von, vor allen Dingen. Ne? Also, nein! Also, das ist ja auch so ungemein den genau. Zusammenhalt dient. Das funktioniert ganz bestimmt. Ja, aber das ist auch, wir haben ganz klare Regeln, die Regeln, wer hier wählen darf, und das ist auch gut so. Und wir verschenken das nicht an jeden, der hier vorbeikommt, sondern wir erwarten da eine gewisse Integration. Wir erwarten, dass der lernt, unsere Sprache zu sprechen, damit er die Wahlprogramme auch lesen kann. Ja. Und all diese Dinge. Und einfach zu sagen, nö, wir verschenken das jetzt, ist, ja. Unterzeichnet ist das Papier unter anderem von der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, Ulle Schaufs, Aminata Touré, Gesine Agena, Bettina Jarasch. Die Verwirklichung, ja, das ist ja deutlich nicht so interessant, aber dieses hier will ich auf jeden Fall nochmal hervorheben. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wollen die Grünen zu einem zentralen Akteur ausbauen, der neben seiner Funktion als Ombuds- und Beratungsstelle zukünftig auch Antidiskriminierungsmaßnahmen begleitet, berät und monitort. Das ist diese Stelle, die mit diesem Center for Intersectional Justice, was wir gerade schon gesehen haben, eng zusammenarbeitet. Und sich von denen da halt auch, oder ich weiß nicht, ob sie es vorher schon hatten oder so, aber auf jeden Fall ganz viel auch erzählen lässt als, also die ganze Scheiße, die bei dem Center for Intersectional Justice rausgelaufen kommt, die fällt da auf fruchtbaren Boden bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und wenn das so kommt, dann ist dieses Center for Intersectional Justice quasi, ja, institutionalisiert, ne? Also strukturell und so. Die Antidiskriminierungsstelle tut sich auf Twitter auch immer wieder durch utopische Tweets hervor. Also woke bis zum Anschlag. Die Monitoring meint aber, dass man nicht sagen will, dass man Überwachung meint, ne? Ja. Um das durchzusetzen, ist ein Demokratiefördergesetz zwingend notwendig, mit dem wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit strukturell und dauerhaft finanziell abgesichert wird. Geld für meine Freunde, ja, aus der Rassismus-Aktivismus-Blase. Dieser Punkt hier ist auch noch wichtig. Ein Antidiskriminierungsgesetz des Bundes soll einen einheitlichen Rechtsrahmen schaffen, um Diskriminierung wirksam abzubauen. Klagerechte Betroffener wollen die Grünen stärken, unter anderem durch eine teilweise Beweislastumkehr. Also so ein Ding von wegen so, ja, der und der hat mich hier benachteiligt aus Grund von irgendwelchen Sachen, die der hat. Vorurteilen genau. Oder so. Beweisen Sie, dass das nicht so war. Genau, beweisen Sie mal, dass Sie das nicht getan haben. So wird das dann laufen. Ja, wie kann man sowas irgendwie veröffentlichen? Das ist eine Frechheit. Ja das deutet halt alles schon lange darauf hin. Ne? Das sind ja Sachen, die auch in anderen Ländern wie Kanada oder so schon ewig, die es da schon seit ein paar Jahren gibt, in Form von diesen Human Rights Tribunals, die sie da haben, auch ein wunderbarer Name, wo sie dann halt so sagen, so, ja, da geht ja keiner ins Gefängnis. Und das war ja genau das Ding mit Jordan Peterson damals, dass sie mir alle gesagt haben, so nach dem Motto, ja, riech doch nicht so auf, du kommst ja eh nicht ins Gefängnis deswegen, so, das ist doch nur, musst da halt hingehen und eine Geldstrafe bezahlen oder so, und so wird das ja auch gerechtfertigt, diese Beweislastumkehr und so halt. Das ist ja kein richtiger Prozess oder so, ist ja nur ein Ja, nur so ein kleines Tribunal hier, wo man dann mal gucken und dann kriegst du eine Geldstrafe. Aber was sie halt nicht sagen bei diesem ganzen Kram ist, A, wenn du diese Geldstrafe nicht bezahlst, weil du sagst, ich bin aber nicht, ich habe die Leute nicht benachteiligt oder so, ich sehe das nicht ein, dann kannst du natürlich trotzdem dafür ins Gefängnis kommen, da weil du die Geldstrafe nicht bezahlst. Und B, diese Geldstrafen sind teilweise auch nicht gerade Ja, klein. richtig. Und C, dann hast du da irgendwie von so einem Gremium, das irgendwie gesagt hat, so, ja, der Typ ist jetzt hier irgendwie von uns als Rassist irgendwie überführt worden. Oder konnte das nicht von sich weisen. Und also das ruiniert da, wo es das schon gibt, ruiniert das alle möglichen Existenzen andauernd. Ne? Wird von irgendwelchen Leuten halt auch als Waffe eingesetzt. Ja, natürlich, klar. Ist es ja im Prinzip auch. Also für mich ist das eine Unkultur. Irgendwie, wir Ist haben eh es nicht so auch. eine Und das. intensive Kultur und das sind so wenige, einige der wenigen Dinge, die irgendwie ganz feststehen, dass Beschuldigte irgendwie erstmal als unschuldig angesehen werden müssen und sowas. Das Ja, finde ich ganz und schön das ist ja krass. aber das, was sie immer meinen, was halt dieses ganze rassistische, strukturelle irgendwie wäre, wo sie dann irgendwie immer Naja, denken das ist strukturell, ja genau. und Das behaupten, ist. dass ja die ganzen Leute alle nicht zu ihrem Recht kommen, weil ja unser Recht so unglaublich biased ist und so unglaublich, ne, dadurch, dass ja die ganzen Leute sich alle rausreden können, das ist ja auch dieses, was wir im Bereich diese ganzen Sexualstraftaten auch mal haben, dass sie da ja auch behaupten, es würde irgendwie, keine Ahnung, jede dritte Frau wird irgendwie vergewaltigt oder irgendwelche Sachen. Aber die Zahlen stimmen halt damit nicht überein, wegen diesem ganzen strukturellen, keine Ahnung, wie was, die können es nicht und überall, der ganze Staat ist ja gegen einen und bla bla bla, so drehen die sich das dann wieder zurecht. Ne? Aber das ist natürlich von denen ja überhaupt keine Verschwörungstheorie. Nö. Ne? Du hast da am Anfang aber auch was falsch ausgesprochen. Du hast gesagt, dass unser Rechtssystem biased ist. Das muss heißen, dass unser Rechtssystem based ist. Ja, so ist es in Wahrheit, aber die, ja, ich meine, ja, gibt es auch genug Sachen dran auszusetzen, aber immerhin noch irgendwie so ein Rest von, ja, dass man einem erstmal was nachweisen muss, dass man überhaupt was falsch gemacht hat. Hashtag Team Gina Lisa. Und Ja. dann sagt Jan auch ins Mikro, das geht um die Verwirklichung von Gleichberechtigung. Ja, das ist sowieso. Unfassbar, Ja, und ne? auch das beruht wieder nur auf dieser Behauptung von diesen Leuten, dass das ja jetzt alles Ungerechtigkeit wäre, weil vielleicht irgendwelche Leute halt eben auch, und das ist ja sicherlich auch so, dass alle möglichen Leute auch nicht zu ihrem Recht kommen, weil halt eben die Sachen nicht deutlich genug sind, nicht klar genug sind. Na, also also diese Fälle gibt es sicherlich, aber da kann man dann halt leider auch nichts machen. Und da muss man dann auch. Ja, sein Leben dann halt trotzdem weiterleben. Ne? Also, schon was go on. Ne? Also, und wenn irgendwelche Leute einen nicht mögen, weil man zu irgendeiner Gruppe dazugehört und die diese Leute halt nicht mögen, ja, dann muss man da halt weg. Wenn das irgendwie bei. Also, was will man da machen? Man kann das eh nicht einklagen, dass die Leute einen gerne haben oder so. Ne? Und was soll das auch? Also, dann muss man sich halt mit Leuten umgeben, die man mag und mit Leuten umgeben, die einen auch mögen oder so. Das geht ja alles in dieser Gesellschaft, weil im Gegensatz zu diesen bescheuerten Behauptungen, die diese Leute hier aufstellen, dass alle Leute sich immer nur hassen und prügeln wollen und Unwahrheiten über die verbreiten wollen und sich beleidigen wollen und was weiß ich nicht was, das hat ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Mit der Realität von den Leuten in ihrem Alltag. Ne? Also klar, irgendwelche Leute sind bescheuert zu einem. Das gehört zum Leben mit dazu. Und mögen Also einen viel nicht und was weiß ich nicht. Was, dann umgibt man sich nicht mit diesen Leuten, umgibt man sich mit mehr anderen Leuten. Und die gibt es auch. Und die Ja. gibt es zuhauf und in Fülle und in Masse. Und da muss man sich halt darauf konzentrieren. Ne? Und dieses Die ganze. treffen sich immer sonntags abends um 18 Uhr. Ja, die treffen sich zu jeder Uhrzeit überall. Ne? Also. Solange, sobald zwei in unserem Namen versammelt sind, sind wir mitten unter ihnen. Die Weltraum machen. Analog zum Ethikrat soll ein Rat für Gleichberechtigung und Zusammenhalt in einer Gesellschaft der vielen gebildet werden. Das geht runter wie RFG, Z, G, Aber V. leistet nur hier, der oberste Rat hat gesagt, oder was? Leg mich an die Füße, ey. Nee. Für jedes neue Gesetz soll es eine Diversity-Folgenabschätzung geben. Nein. Nein, die Gesetze gelten für alle gleich. Es ist scheißegal, wie divers das Ja, es ist ja ist. schon schlimm genug, dass sie überall diese Gender-Abschätzungen da jetzt schon an allen möglichen Stellen irgendwie machen. Also im Ja, Bundestag das gibt ist es das noch schlimm nicht, genug, glaube ja. ich, aber bei irgendwelchen anderen Sachen, da steht das andauert irgendwie bei, irgendwie von Das wegen, ist wieder ja, Menschen so. betrifft Frauen und Menschen Männer so. gleich schlimm oder In so. den Nesseln gesetzt hier. Und das sind da auch wieder irgendwelche Sachen, die sie dann behaupten Vorstellung. oder meinen oder so. Ne? Die würden ja nie im Leben hinschreiben mit irgend so einem Gesetz, irgendwie eine Strafrechtsverschärfung oder so, wo du dann schon weißt, irgendwie, dass es ausschließlich Männer betreffen wird, dass sie da irgendwie reinschreiben, so, ja, betrifft Männer stärker als Frauen oder so. Sondern die werden da reinschreiben, es ist vollkommen egal, weil Gerechtigkeit oder keine Ahnung. Ja, so eine Art marginalisierte Gruppe oder so. Und dann kommt hier ein Interview vom Farhad Dilmagani von der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen. Wir brauchen ein Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Lustigerweise habe ich das schon mal irgendwo gelesen. Eben. Was ist das denn hier? Ne, keine Ahnung. Blablabla. Das Attentat von Hanau war schnell aus den Schlagzeilen verschwunden, hat die Corona-Epidemie die Themen Rechtsextremismus und Rassismus verdrängt, Kicher. Das habe ich. Verdrängt. Ja, genau, ja. In Amerika wird irgendwem auf den Hals gekniet und bei uns laufen die Leute hier massenhaft während der Pandemie rum und halten irgendwelche Reden ab und finden sich ganz toll, ja. Aber das hat es so komplett alles verdrängt und so, ja. Ja. Das habe ich im vergangenen Jahr sehr deutlich bemerkt, auch in der Berichterstattung. Meine Befürchtungen gehen aber noch weiter. Gerade aus dem rechtsradikalen Milieu kennen wir Verschwörungstheorien, die Krankheiten mit Rassismus vermischen, die vom eingeschleppten Virus sprechen, dem nun die Deutschen zum Opfer fielen. Ja, nu, es ist ein eingeschleppter Virus, dem Deutschen zum Opfer fallen. Da brauche ich keine Verschwörungstheorie für. Also der hat nicht hier seinen Ursprung, also ist er eingeschleppt. Hinzu kommt die Verschmelzung von Corona-Leugnern, Skeptikern, Esoterikern, Reichsbürgern und Rechtsradikalen auf den Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Das ist ein gefährliches Potenzial. Womöglich spielen am Ende auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie den Extremisten in die Hände. Sollten die Arbeitslosenzahlen irgendwann doch erheblicher steigen als bislang, werden sie zu mehr Ausländerfeindlichkeit und Feindlichkeit gegenüber Menschen, die migrantisch markiert sind, führen. In der Leipziger Autoritarismusstudie 2018 wurde unter anderem die Zustimmung zu folgendem Absatz abgefragt. Wenn die Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken? 26,5% stimmten voll zu und ganz und weitere 26,7% latent, also teils, teils. Das ist mehr als die Hälfte der Befragten. Das Thema kann also sehr stark mobilisieren im Abschwung. So muss man sich fragen, wenn wir in konjunkturell guten Zeiten eine Verschiebung des Diskurses nach rechts haben, was passiert dann, wenn die Arbeitslosenzahlen Richtung 5 Millionen gehen? Nun ja, da warnen ja auch viele Leute schon länger davor, dass das hier mit dem Wirtschaftsboom nicht ewig gehen wird und dass dann unser System eventuell über Gebühr belastet wird und das nicht Ja, aushält. da Aber habe ich letztens übrigens so ein Video gesehen hier mit dem Thomas Sowell, dem, ja, was der Ökonom oder so aus von der Stanford-Uni, da von diesem Huber-Institut, und der hat halt ganz knallhart gesagt, so in irgendwelchen Ländern wie Deutschland, hat er zum Beispiel genannt, und ich glaube auch Frankreich oder so, wo es ein soziales Netz gibt, da sind die Vorbehalte gegenüber Zuwanderung größer als in Ländern, wo es sowas nicht gibt. Tja, Riesenüberraschung, ne? Also, wenn ich irgendwie einen Sozialstaat mache, wo ich sage, die Leute halten sich alle irgendwie gegenseitig und sichern sich ab, dass ich dann das nicht so geil finde, zu sagen, alle möglichen anderen Leute, ja, können da jetzt dran teilhaben, irgendwie so, aber dann nur auf der Nebenseite oder irgendwas. Ist eigentlich nachvollziehbar, ne, dass es dann diese Vorbehalte dann da irgendwie gibt. Also. ja, und es ist auch nie wirklich geklärt oder entkräftet worden. Ne? Also es hat ja verschiedene Rechnungen gegeben, was da für Kosten oder so auch drin stecken. Ja, aber eben nur auf Kostenseite und nie irgendwie was gegengerechnet worden oder nur wenig. Woran haben Sie die Diskursverschiebung nach rechts bemerkt? Nehmen Sie die Situation der Geflüchteten in Griechenland. Vor vielen Jahren wären die Verteidiger der Genfer Flüchtlingskonvention sehr viel lauter gewesen. Insofern sollten wir das Fenster für politischen Dialog, das sich nach den Morden von Hanau aufgetan hat, nur noch nutzen und klare Verabredungen im Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Terrorismus treffen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun, Herr Dillmann? Ja, und vor allen Dingen, welches Fenster ist dann da offen? Also gerade eben habe ich noch gehört, das Thema wäre sofort vom Tisch gewesen. Ja, auch überhaupt zu sagen, dass sich nach den Morden irgendwie da ein Fenster geöffnet hat. Ein Fenster, das sich öffnet, ist für mich eher was Positives. Also da hätte ich vielleicht auch anders einfach formuliert, um irgendwie eine gewisse Pietät gegenüber den Opfern. Ich weiß es nicht. Ja, und er arbeitet natürlich auch mit dem Herrn Quent zusammen von der Amadeo Antonio Stiftung. Und dann sagt der Spiegel, nach Hanau wurden sie plötzlich erhört. Wir haben uns Gehör verschafft. Die Migranten-Selbstorganisationen haben sich gemeinsam positioniert und einen offenen Brief an die Kanzlerin geschrieben. Es war auch ein wichtiger Moment der politischen Selbstwirksamkeit der Community. Der politische Tja. Druck sorgte dafür. Und dann frage ich mich ja, was hat denn die Kanzlerin dann gemacht? Ich meine, wir leben ja in so einem unglaublich rassistischen Land und so. Die kann ja diesen Zettel, den sie da bekommen hat, nur zusammengeknüllt und weggetan haben, ne? Und sich gesagt haben, oh, Struktur, Leute, in your face. Der politische Druck sorgte dafür, dass wir beim Integrationsgipfel tatsächlich ein Ergebnis erreichten. Es wurde ein eigener Kabinettsausschuss eingerichtet, der sich mit Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigt, äquivalent zum Klimakabinett. Das darf man nicht gering schätzen, weil es die Regierung verpflichtet, dann auch etwas zu liefern. Ja, etwas für den wunderbaren Zusammenhalt, ne? Irgendwas, also Dinge. Dinge tun oder so. Ja, und das Übliche, es ist Rassismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Rassismus, bla bla bla bla bla. Menschen aus einer anderen Familie sind von rassistischer Diskriminierung häufig betroffen. Das zeigt eine repräsentative Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und Rauchen ist nicht ungesund, sagt der Dr. Marlboro. Hier wird nur Propaganda gemacht, hier wird nur Narrativ gemacht. Aber es ist auch nicht weiter verwunderlich. Der Mann, das ist ja diese Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, ist der Dachverband von solchen Leuten wie Neue Deutsche Medienmacher etc. pp. Also wir wissen ganz genau, was dahinter steht. Wir wissen ganz genau irgendwie, ja. Hinter Rassismus steht heute in den meisten Fällen nicht mehr, was noch in der NS-Zeit darunter verstanden wurde. Es geht nicht um die Ausrottung bestimmter Menschengruppen, sondern dahinter steht das Thema sehr starker Verteilungskämpfe innerhalb einer Gesellschaft und die Frage, wer das Sagen hat. Es geht auch darum, ob und wie soziale Aufstiegsversprechen eingelöst werden können. Es ist mir klar, dass wir hier von einem langen und schwierigen Prozess reden hin zu einer antirassistischen Gesellschaft. Das ist aber genau das, was uns unsere Verfassung vorgibt. Naja, weiß ich jetzt nicht, ob der Verfassung... Das hört sich an wie marxistische Theorie, also marxistischer Rassismus, oder was? Kulturrassismus. Kulturmarxismus, Rassismus, Leninismus. Ja. Ja, und dann wird er noch gefragt, erwarten Sie, dass die AfD irgendwann auch verboten wird? Und das finde ich eigentlich die böseste Antwort von allen. Ein Parteiverbot kann immer nur am Ende stehen. Zu Recht hat die Verfassung da auch sehr hohe Hürden aufgebaut. Aber es gibt auf dem Weg dahin auch andere Möglichkeiten, wie etwa über den Ausschluss aus der Parteienfinanzierung. Dieser Weg wird mir aktuell noch nicht ausreichend geprüft. Es ist berechtigt zu fragen, ob eine Partei, die als parlamentarischer Arm des Rechtsextremismus wahrgenommen wird, aus Steuergeldern finanziert werden sollte. Meine Antwort wäre nein. Und da muss ich sagen, Fahad Demirgani, das bin ich auch ganz froh. Und meine Antwort auf Ihre Vorschläge ist nämlich auch nein. Dann schäme ich mich nicht so, das zu sagen. Und diese Unverschämtheit zu sagen, ja, wir haben zwar Regeln, dass Parteien halt nicht kaltgestellt werden. Und das ist auch gut so. Aber wir könnten sie ja über die Brust ins Auge kalt stellen. Und da sollten wir jetzt auch mal schauen, dass wir das machen. Und eine Partei, die als irgendetwas wahrgenommen. Warum wird die AfD denn als das wahrgenommen? Weil ihr nicht müde werdet, sie dazu zu machen. Weil ihr nicht müde werdet, ständig und immer wieder alle Leute in dieser Partei mit in diesen Nazitopf zu werfen. Und klar, es gibt den Höcke und es gibt da unsympathische Leute, aber ich glaube, da gibt es halt auch ganz viele Leute, die einfach konservativ sind und sich einen anderen Weg für das Land wünschen als ihr. Und das haltet ihr im Kopf nicht aus. Und deswegen möchtet ihr auch undemokratischste Mittel einsetzen, um diesen Splitter aus dem Auge des Gegenübers zu entfernen, während ihr die Grünen und die Linken als Balken im eigenen stecken habt. Die SPD hat mal wieder eine super Idee und möchte Frauen feindlich motivierte Straftaten besonders bestrafen, haben sie gesagt. Das ist ja mittlerweile auch nicht nur eine Idee von der SPD, das ist ja mittlerweile dank der Frau Bär von der CSU ist das ja da jetzt auch angekommen, ja. Ich glaube, eine von den Autorinnen hier ist auch eine von diesem Spiegel Plus Artikel, den der Arne Hoffmann, hat man glaube ich letzte Woche auch auseinandergenommen hat, und die rühmt sich jetzt hier auch nochmal damit, mit diesem wunderbaren Artikel. Da wird hier nämlich auch explizit genannt, dass sie da ja drüber geschrieben hatten und so. Und ja, also ich will auch gerne nochmal reinschauen in dieses Ding hier, weil ich es auch schon wieder unglaublich fand. Also ja, es ist ja so ein Ding, das man so schlecht ablehnen kann, ne? Gegen frauenfeindliche Gewalt, ja sicher, da ist man dagegen, ne? Ausdrücklich ja, die Initiative für strafrechtlich zu sanktionierende, verhetzende Beleidigung. Was auch immer das dann schon wieder für ein Konstrukt ist, was sie sich da bauen, was die Lamprecht sich ausgedacht hat. Ja, nichts Konkretes, ja, ne? Dass man einfach alles machen kann. In der juristischen Aus- und Weiterbildung, also den du darfst nicht das zu Mädchen sagen und das nicht sagen zu Mädchen und das darfst du auch nicht sagen zu Mädchen. Nee, das ist ja hier für juristische Aus- und Weiterbildung. Also, dass du den Leuten in, ja, da wird es festgelegt, in Ort, der juristischen Ausbildung beibringen sollen, dass sie bei allen Straftaten sich immer überlegen sollen, so, ja, hat das jetzt ein Mann gemacht? Ja, dann war es bestimmt, also Täter Mann, Opfer Frau, das kann ja dann nur lebenslänglich geben wegen Frauenverachtung. Oder was weiß ich nicht was. So eine Motivation kann man nicht rausfinden. Gegen Frauen, das kann man nicht rausfinden, wenn sich einer so sagt. Tausendfach Gewalt im echten Leben. Ja, das ist einfach so unglaublich, diese Übertreibung. Ja, vor allem glaube ich eher, dass halt es gibt Gewalt gegen Frauen, aber das ist dann zum Beispiel auch oft Partnerschaftsgewalt oder ähnliches. Aber ich glaube nicht, dass jemand irgendwie losfährt, weil er einen Artikel über Susie Grime gelesen hat, dass man irgendwie zu ihr nach Hause fährt und ihr eine reinhaut. Das glaube ich einfach nicht. Ja, also das ich würde behaupten, dass keine Daten erhoben werden. Und das ist ja auch wieder dieses Ding, ne? Genauso wie mit diesem, was sie hier nämlich in ihrem beschissenen Artikel letzte Woche, ne, das war ja auch wieder diese Insel-Leier und dieses ganze Zeug. Und ja, diese Leute gibt es ja auch und die haben ja auch Sachen gemacht, aber tausendfach, und dass sie halt eben immer behaupten, ne, das dreht sich, die drehen sich ja da mit diesem Grenzenkrempel immer wieder hin und wollen ja immer wieder darauf hinaus, die ganze Gesellschaft ist scheiße. Die ganze Gesellschaft ist kacke, dieses ganze System, was wir haben, ist, das da leiden alle Leute nur drunter, die leiden und leiden und leiden und leiden. Ja. Und das muss alles weg. Und das muss alles in unserem Sinne umgestaltet werden. Und wir müssen überall müssen wir die Daumenschrauben anziehen und jedem müssen wir ganz genau hingucken, was sie in ihrem Privatleben da irgendwie tun und so. Weil das führt ja alles dazu, dass die Leute nur leiden. Und leiden und leiden, so wie jetzt halt eben tausendfach. Ne? Und es ist einfach unmöglich, weil wenn man das bei irgendwelchen anderen Sachen machen würde, mit irgendwelchen Sachen, die Leute, wo sie ihre Tabus da irgendwie drauf haben oder so, und irgendwie behaupten würden, dass, keine Ahnung, jede Freitagspredigt irgendwie tausendfach zu Gewalt im echten Leben führt, in Form von irgendwelchen Islamisten oder so, dann würden die auch sagen, und zwar zu Recht, dass es Aufwiegeln von den Leuten ist, dass es irgendwie dazu sorgen soll, dass die Leute hier irgendwie Ängste bekommen und so und sich dann irgendwie entscheiden. Aber hier diese Scheiße hier, den Leuten da Angst einjagen, so viel wie sie wollen, das können sie alles wieder machen. Das ist alles wieder die gerechte Sache, so Angst, Angst, Angst, ha! Überall lauert. Bei der ganzen Sache muss man aber auch sagen, dass es einfach total übertrieben ist, weil wir haben doch an sich alles schon geregelt in diese Richtung mit Menschenfeindlichkeit und so weiter. Ja, und das jetzt nochmal parallel daneben zu stellen, das ist so wie vorhin dieser Rat für Vereinigung von Deutschland oder wie es hieß, parallel zum Ethikrat zu etablieren. Wir haben das ja schon. Der Ethikrat, der beschäftigt sich mit solchen Fragen. Also die wollen einfach parallele Strukturen schaffen, um dann die alten auszuhebeln. So sieht das Ganze für mich aus. Ja. Die aktuellen Fälle frauenverachtender Hetze im Netz zeigen wieder, wie dringend erforderlich diese Strafverschärfungen und Ermittlungsinstrumente sind, so der Sprecher. Deshalb müsse auch beim Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, das gerade vom Bundesrat gestoppt wurde und nun im Vermittlungsausschuss behandelt werden soll, schnell eine Lösung gefunden werden. Wie schön, wenn man alles miteinander verquicken kann. Ne? Mhm. Ihr macht hier die Propaganda für die Intersektionalen, indem ihr Gewalt gegen Frauen mit irgendwie allem Möglichen verquickt. Ah. Ja, Herr Kuhle sagt auf jeden Fall, was sagt er, keinen unmittelbaren Handlungsbedarf für den Strafrechtsgesetzgeber, ein Ergänzungsparagrafen 46, das ist, glaube ich, irgendwelche strafverschärfenden Dinge, hätte lediglich deklaratorische Wirkung. Im Ergebnis könnte er irgendwann so detailliert auf bestimmte Opfergruppen zugeschnitten sein, dass davon abweichende Tatmotive bei der Urteilsfindung nicht mehr angemessen berücksichtigt werden können, fürchtet er. Freidemokratismus ist Progressivismus mit Handbremse. Ja, ich finde es aber eigentlich, also diese Aussage hier halte ich für eine Aussage keinen von einem Jura-Experten. Keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Er sieht mittelbaren, also Handbremse. Hm. So sehe ich es aber gut. Okay. Ich glaube, das ist einfach nur Editorializing von den Leuten hier, aber gut. Ja, und dieser Uli, den hatten wir auch schon ein paar Mal, selbst früher Polizeibeamter sieht das anders. Ich halte es aufgrund des im Spiegel dargestellten Ausmaßes, also diesem unglaublich furchtbaren Spiegelartikel, den wir letzte Woche hier mit dem, Arne Hoffmann ja wirklich komplett da, na, also wo ja so ein Humbug wieder sich da zurechtgestrickt wurde, und das ist das, da dieses dargestellte Ausmaß, das hält ein Bundestagssprecher, Innenpolitikexperte der SPD, hält das aufgrund von diesem dargestellten Ausmaß für dringend angezeigt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Die Bekämpfung von Tötungen von Frauen muss entschlossen geführt werden. Was geht in euren Köpfen vor? Glaubt ihr, weil es Frauen sind, wird dann nicht so entschlossen gegen die? Ja, das glauben die. Das glauben die wirklich. Das glauben die. Frauen sind ja nicht wert. Frauen, daher. Ja, wir müssen die Gewalt, beenden. Das ist ja auch mal dieser Spruch, der da kommt. Frauen und Kinder zuerst. Moment. Oder das heißt, sie sagen nicht, wir müssen die Gewalt beenden. Sie sagen, wir müssen die Gewalt gegen Frauen beenden. Also, und das ist halt eben auch dieses Ding, es wird nie aufhören. Solange wie es Menschen gibt, wird es auch Gewalt zwischen Menschen geben. Wir fordern die Anerkennung von Frauenhass als politisch motivierte Kriminalität. Seid ihr noch ganz sauber? Okay, wer wird da jetzt zitiert? Immer auch die Hasselmann, oder wie? Ja, anscheinend. Weil hier war es Frau Hasselmann bei dem ersten, was du gesagt hast. Scheiße, ey. Politisch motivierte Kriminalität. Politisch motivierte Kriminalität. Alter Schwede. Das ist ja schon Realsatire, ey. Politisch motivierte Kriminalität. Aber so sehen die das wirklich, ne? Das ist dieses ganze Ding mit bla bla bla, die Incels und so weiter, die halten das echt für. Die halten das für eine außerparlamentarische Opposition oder so. Irgendwelche Leute, die da, ja, keine Ahnung, kurz davor sind, einen Verein zu gründen oder was. Irgendwelche Leute, die mit ihrem Leben nicht klarkommen und politisch motivierte Kriminalität. Und Ulla Jelpke ist ja noch besser. Bei der Ergänzung des Strafrechtsparagrafen 46 warnt sie vor dem Begriff geschlechtsspezifische Motive. Ja, das ist halte ich für ein zweischneidiges Schwert, das sich auch gegen Frauen selbst richten kann. So könnten mit dieser Begründung etwa manche feministischen Parolen, die als Beleidigung oder Bedrohung angezeigt werden, wegen vermeintlicher Männerfeindlichkeit verfolgt werden. Verlogener Scheiß. Ja, das ist überhaupt das Allergeilste. Genau. Das, als ich das vorhin gelesen habe beim Aufmachen von den Quellen hier, ist mir echt, muss ich mich echt mal kurz hinsetzen. Also, ja, was für eine Aussage, ne? Was für eine Aussage das einfach ist. Es ist doch so geil. Also es ist wirklich so, ja, wir wollen dieses Schwert haben, aber bitte auf der einen Seite, die in unsere Richtung eventuell gehen könnte, muss es stumpf sein. So stumpf wie nur möglich. Nee, aber auf die andere Seite. Watte und Schaumstoff und so abgepolstert werden. Ja. Um das zu vermeiden, sollten konkret Frauenfeindlichkeit oder Homophobie als Motiv benannt werden. Power Prejudice, Ulla Jelpke, SPD. Linkspartei. Ja, gut, okay. Intersektionaler Haufen, kannst du vergessen. Ja, manche feministischen Parolen, ja. Grill all men. All men are thrash metal. Ja, genau. Über diese Sache hier wollte ich auch noch mal ein bisschen reden. Hatten wir letzte Woche nur kurz angeschnitten. Dann gab es noch ein paar interessante Entwicklungen. Diese Sache mit der Schauspielerin Gina Carano, die war mir bis vor kurzem auch noch kein Begriff. Aber die hat ja in dieser Mandalorian-Serie da von Disney irgendwie mitgespielt. Ich habe mir die noch nicht angeguckt, aber andere Leute von euch ja. Und ja, soweit ich das sagen kann, war die auch halbwegs beliebt wohl, der Charakter von der. Also ich habe zumindest noch nirgendwo irgendwie gehört, dass die Leute den langweilig fanden oder überflüssig oder so. Also sie ist ein Nebencharakter, der in verschiedenen Folgen und ganz am Ende bei der großen Schlacht, in Anführungszeichen, halt auftritt. Und sie ist halt, ja, sie spielt die Rolle gut. Sie spielt halt eine ehemalige spezielle Soldatin von der Neuen Republik, was sehr schön ist, weil sie Legends-Kanon wieder etabliert irgendwie. Das ist ja sowieso so eine Sache an Mandalorian. Die ist nach den drei großen Kinofilmen, die zuletzt rauskamen, halt, sie verändert den Kanon wieder auf eine gewisse Art und Weise. Und ich denke mal, das macht die Serie sehr beliebt. Ich finde sie auch erfrischend nach den Filmen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Das hatte ich auch schon häufiger gehört. Und es gibt ja sogar diese Gerüchte, dass es da so ein bisschen so einen Bürgerkrieg geben soll. Quasi von diesen Leuten, die jetzt die Kinofilme gemacht haben und halt eben der Meinung sind, dass die bösen Männer, ne, die schlimmen, also dass wir jetzt ja so progressiv sein müssen und so Force is Female war ja dieser Schriftzug, den die Dame, die das da produziert hat, da auf ihrem T-Shirt mal stehen hatte mit irgendwelchen Leuten, die da alle so ein T-Shirt anhatten, wo drauf stand so Force is Female und die ja quasi auch den Luke Skywalker da in dem umstrittenen zweiten Film von der neuen Trilogie da so ein bisschen zu so einem Versager und postmodernen, die Vergangenheit ist egal und so weiter Typen irgendwie degradiert haben. Ja, was da ja auch so einiges an Einbruch beschert hat im Vergleich, also jetzt auch von den einen Spielzahlen. Der dritte Film von dieser neuen Trilogie hatte irgendwie auch noch ein Drittel von dem Geld eingespielt, von dem ersten, im Vergleich halt zu dem ersten. Und ja, da war ja so einiges zerbrochen. Ganze YouTube-Kanäle haben sich gegründet, nur alleine deswegen, wegen diesem mittleren Film da von dem Rian Johnson und den merkwürdigen Entscheidungen für diese Geschichte, wie sie das halt weiter gestrickt haben und ja, was sie halt aus dem Luke Skywalker im Endeffekt gemacht haben, aus dem ikonischen Charakter. Und ja, diese Mandalorian-Serie war ja so ein bisschen auch, also ja, hat das halt wieder so ein bisschen gepatcht, dieses zerbrochene Verhältnis, wie du gerade ja auch schon meintest, dass da Sachen... Nö, bei mir nicht. Bei mir auf keinen Fall. Also der Punkt ist der, es ist im Vergleich zu den Filmen auf jeden Fall wieder gut. Es ist nicht so Fanservice wie irgendwie Han Solo, der Film, oder Rogue One, der Film. Ja, das gar nicht mal so. Aber ich finde es als angenehm, weil halt keine wirklich großartig störenden Elemente drin sind. Und was die Kanon-Sache angeht, die Produzenten von Mandalorian, die haben ja vorher auch an den Comic-Serien gearbeitet, Clone Wars und Rebels. Und da sind halt auch einige Dinge passiert, die mit dem Kanon von den neuen Kinofilmen nicht so ganz übereingehen. Unter anderem, dass halt, wenn ich das jetzt einfach mal spoilere, da gibt es halt einen Charakter, Ezra Bridger, und der öffnet quasi ein Portal in der Macht und der sorgt dafür, dass ein anderer Charakter, der Padawan vom Anakin Skywalker, der später Darth Vader wurde, Ahsoka Tano, die überlebt dadurch, dass er ihn rettet. Und die kommt im Mandalorian auch wieder vor. Und das ist auch wieder was in den Kinofilmen anders war. Und deswegen gibt es jetzt halt die Hoffnung von einigen Leuten, dass jetzt zumindest was an Star Wars Sachen rauskommt, was nicht als Kinofilm rauskommt, dass das halt eine andere Storyline verfolgt als das, was in den Kinos passiert. Ja, da gibt es auf jeden Fall diese Theorie halt, dass die Leute, die Kinofilme gemacht haben, halt damit rausgeredet haben, wieder so ein Ding von wegen, die Fans sind ja scheiße und so. Ich meine, das ist ja so eins von unseren Kernthemen, diese Behauptung. Also vor allen Dingen, die könnten halt nicht umgehen mit irgendwelchen Frauen, weiblichen Charakteren und so. Und da war halt eben jetzt dieser Charakter von der Gina Carano, den scheinbar jetzt die Leute nicht so doof fanden. Und die Dame ist ja ehemalige MMA-Fighterin, also jetzt auch nicht gerade ein zerbrechliches kleines Pflänzchen oder so, ne, wo jetzt irgendwie, wenn man jetzt irgendwie meint, die Leute kommen damit nicht klar, das würde halt auch überhaupt nicht passen. Und ja, da gab es ja schon mal dann diese Kontroverse mit den Pronomen, dass irgendwelche Leute sie angehalten haben, sie sollte mal ihre Pronomen in ihre Twitter-Bio packen, was sie dann nicht getan hat, und nachdem die dann nicht von ihr abgelassen haben, hat sie dann quasi, um so ein Statement zu setzen, dass sie sich das nicht vorschreiben lässt, dann beep, boop, boop irgendwie in ihre Bio geschrieben. Und das war halt bei irgendwelchen Twitter-SJWs halt von wegen so, oh mein Gott, hier werden Transmenschen beleidigt und so weiter und so fort und tralala, und haben sich halt drüber aufgeregt. Und seitdem stand die da wohl auf der Abschussliste, jetzt zumindest bei diesen Leuten da von die halt die Kinofilme da irgendwie gemacht haben, die wollten die halt loswerden. Und das ist ihnen jetzt auch wohl gelungen. Da gab es ja dann, ich glaube, dieser Tweet ist da ja auch wieder mit drin. Also sie hatte auf jeden Fall ja genau diese Geschichte hier. Sie hatte hier halt so ein TikTok hier irgendwie getwittert oder so, wo halt eine Parallele gezogen wird irgendwie mit Nazis und dass die ja erst dazu geführt haben, irgendwie die Bevölkerung gegen die Juden aufzuhetzen und so. Was ja im Prinzip stimmt, aber irgendwelche Holocaust-Nazi-Vergleiche und so sind ja immer so ein bisschen heikel, aber die haben das halt dann irgendwie so hingedreht von wegen, dass es ja nicht auszuhalten wäre und tralala, weiß ich nicht was. Und ich habe hier auch heute das erste Mal gesehen, ich sah irgendwie so eine Musikeinblendung dabei, und das ist hier, glaube ich, irgendwie so ein Dead Kennedys-Lied, also ganz klar Nazi-Propaganda, würde ich mal sagen. Ja. Es gibt kein Recht auf Dead Kennedys. Ja, genau. Und das, also wegen diesem Kram haben sie sie halt entlassen. Und die hat das wohl auch aus den sozialen Medien erst erfahren, so wie alle anderen Leute quasi auch. Also auch auf eine total bescheuerte Art und Weise. Und soll jetzt wohl einen Film produzieren mit dem Ben Shapiro. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ja, sie geht jetzt da in die Gegenoffensive, weil der hat ja auch ein stundenlanges Interview mit dem Ben Shapiro gemacht. Wer sich das angucken will, bitte. Keine Ahnung, ich kann es nicht so empfehlen. Irgendwann habe ich auch nicht mehr so ganz zugehört, muss ich zugeben. Aber bitte, der Ben Shapiro versucht ja so eine Alternative zur Hollywood-Filmplattform zu starten. Viel Glück dabei. Und und warum nicht? Ja, und die Reaktion darauf ist jetzt schon wieder ein bisschen abstrus gewesen. Und zwar sind die ganzen Merchandise-Artikel von ihr quasi aus dem Katalog entfernt worden. und die ganzen Merchandise-Partner sind irgendwie angewiesen worden, alle bestehenden Bestände auch so schnell wie möglich aus den Regalen zu entfernen mit Rabattierung und so weiter und so fort. Das hat natürlich dafür, dazu gesorgt, dass jetzt die ganzen Spielfigursammler die Figuren von der Cara Dune, Star Wars Cara Dune, wer das suchen will, vielleicht gibt sie hier ja noch zu kaufen, keine Ahnung, ist nicht so mein Ding. Ja, auf jeden Fall ist es ziemliche Doppelmoral halt an allen möglichen Ecken und Enden und das wirft sie denen ja wohl in diesem Interview auch vor. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe nur hier halt diese Berichte darüber gelesen und es gab ja zum Beispiel auch dieses Ding, dass dieser Pedro Pascal, der den Mandalorian spielt, ja auch irgendwelche Nazi-Vergleiche herangezogen hat mit irgendwelchen angeblichen Bildern von Kindern, die da vom Trump irgendwie in Käfigen gehalten werden. Und auch rausgekommen ist, dass die überhaupt gar keine Bilder waren aus Amerika, so wie das da irgendwie da untertitelt war. Und lauter solche Dinge. Ne? Und das ist dann wieder alles okay. Und ja, irgendwelche langweiligen, komischen Frauencharaktere, die einem um und dann, wie sie da den schwarzen Charakter gesidelined haben, irgendwie, damit das die Chinesen nicht stört oder so. Der hatte sich ja auch irgendwie mal drüber aufgeregt, wie sein Charakter da irgendwie klein gemacht wurde. Oder diese Asiaten, die, das war ja auch so ein Ding, wo sie irgendwie behauptet hätten, die wäre so angegangen worden von den Fans irgendwie. Es ist wieder so dieses übliche Ding, ne? Und was mich halt auch gewundert hat, das war in Deutschland halt teilweise auch wieder so, um da mal wieder die Schleife zu kriegen für, wir sind ja eigentlich nicht so Amerika-zentriert hier, ist halt eben diese Story, was quasi Disney daraus macht und diese Vorwürfe oder so, es wird einfach überall nur abgeschrieben. So, ne? Da steht ja überall immer nur so drin, bla bla bla und ihre furchtbaren Social-Media-Posts und sich lustig machen. Der Spiegel hat was von gefeuert nach rechtsextremen Tweets oder so geschrieben, da habe ich auch gedacht, jetzt geht's aber los, ja. Ja, es ist halt wirklich ne, dieses ganze Ding und wenn da irgendwelche Executives von komischen Disney-Konzernen irgendwie reden von wegen, ja, unsere Fans sind so frauenfeindlich und weiß nicht was, so einfach nur, ja, frauenfeindlich, tralala, können wir wieder drei Artikel drüber schreiben, wie scheiße die Leute alle sind. Also das ist dann halt auch wieder so ein Ding, ja, so journalistische Abgründe. Ja, und dann habe ich letzte Woche hier dieses Buch gelesen von der Birgit Kelle. Das wollte ich nochmal empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob das Ebel auch schon mal empfohlen hat. Das kann sogar sein. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder ein halbes Jahr alt oder so. Aber ich wollte es einfach auch nochmal aufrufen, weil ich doch ganz angenehm überrascht war, auf jeden Fall, wie viele neue Informationen ich da tatsächlich noch draus rauslesen konnte. Vor allen Dingen, was diese ganzen Verstrickungen da angeht mit diesen verschiedenen Akteuren, zum Beispiel diese Frau Susanne Bär, unsere Bundesverfassungsrichterin und dieses Ding da, Lore, Humboldt-Lore, irgendwas mit Lore-Lab oder irgendwie so, von der Humboldt-Universität, wo da die Leute dann an unterschiedlichen Stellen halt irgendwelche Rechtsänderungen dann fordern, aber die halt im Endeffekt alle irgendwie verdrahtet sind und ja, und auch mit diesem wie haben sie das genannt? Also quasi mit dieser Art und Weise über das Recht irgendwelche Gesetze hinzukriegen, die jetzt keine Parlamente irgendwie entschieden haben oder so. Da gab es irgendeinen zur Präzedenzentscheidung oder so. Flapsigen Begriff dafür. Nee, das war so ein anderer Begriff. Das war irgendwie so ein, aber ich weiß, dass der Danisch den auch schon paar Mal. Rechtsentscheidungen, ne? Ja, haben wir irgendwie benutzt hatte, diesen Begriff vom Danisch kannte ich den irgendwie und ja, und der wurde da halt richtig zitiert, dass sie das auch selber so sagen halt, ne? Also dieses Ding von wegen, ja, wir machen jetzt hier einfach mal irgendwie Gesetze über Gerichte und ne, nicht über gewählte Volksvertreter oder so und dann halt auch dieses Ding, was ich halt auch ganz viel bemerke, dass man halt versucht, dem liberalen Lager diese ganzen Sachen schmackhaft zu machen über Menschenrechte. Ne? Dass man sagt, das sind alles Menschenrechte, ne, wenn die Leute sich da so früh wie möglich irgendwelche Hormonblocker nehmen sollen oder was weiß ich nicht was. Ne? Das ist alles Menschenrechte, das ist alles auch wieder nicht hinnehmbar, so wie es jetzt im Moment ist. Und diese ganzen, und was ich auch gar nicht auf dem Zettel hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, obwohl wir ja schon wirklich auf diese Sachen ja viel drauf gucken, Was ich aber dem Buch entnommen habe, ist dieses Ding mit dem Verbot der Konversionstherapien, wie sich das immer nannte. Und ich habe da auch eigentlich nur von mitgenommen gehabt, dass es da um Minderjährige ging und irgendwelche Sachen von wegen, man soll den Leuten ihre Homosexualität austreiben. Und deswegen war ich da jetzt auch eigentlich nicht so sehr dagegen, gegen diese ganze Geschichte. Aber die Frau Kelle hat hier in dem Buch auf jeden Fall geschildert, dass sich das auch alles anwenden lässt auf dieses Trans-Thema, also so wie die Formulierungen da sind. Also du kannst davon ableiten, dass jetzt irgendwelche Ärzte oder auch die Eltern von den Leuten, wenn die jetzt irgendwelche Minderjährigen da nicht bestärken in ihrem Wunsch oder ihrer Vorstellung, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt vom Geschlecht her, dass das dann unter diesem Gesetz jetzt strafbar sein könnte. So wie das halt formuliert ist. Das ist halt nicht eindeutig formuliert auf Homosexualität, sondern das kann man halt eben auch so verstehen, dass es diese Trans-Geschichten damit quasi auch den Leuten nicht ausgeredet werden dürfen. Oder die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, und deswegen, also, das... Ja, wenn man akzeptiert, dass Kinder ihre Sexualität irgendwie so ausleben und das da irgendwie so rein fantasiert. Ich muss sagen, ganz persönlich, ich gehe immer davon aus, dass die Leute immer ihre eigenen Vorstellungen auf die Kinder projizieren. Die Kinder, die denken da ab einem gewissen Zeitpunkt auch noch gar nicht drüber nach. Außer sie werden von außen damit konfrontiert. Und ja, so finde ich sehr traurig, diese ganze Angelegenheit. Erwachsene sollen machen, was sie wollen, aber bei den Kindern, meine Güte. Ja, weil so ein paar Sachen aus dem Buch, war ich, die sie so ein bisschen einschätzt, war ich auch teilweise nicht so ganz ihrer Meinung, aber prinzipiell von der Informationsgrade, und man merkt halt schon, die Dame ist richtig stark, halt, hat das ganz gut recherchiert, die ganzen Sachen und so. Also durchaus positives Fazit auf jeden Fall. Die kennt sich aus, meinst du ja? Ja. Ja, dieses hier hat er so ein bisschen die Runde gemacht. Das ist hier ein Tweet von der Polizeigewerkschaft Hamburg, die schreibt, die Durchsuchung führte zur Ergreifung von einem Bösewicht und zwei Bösewichtinnen, die als Hotelgäste getarnt auf Beutezug gingen. Wobei die Bösewichtinnen tatsächlich als Gästinnen des Hotels eingecheckt waren. An der Durchsuchung nahmen Polizeiende mehrerer Dienststellen teil. Und dieses hier wurde halt so ein bisschen gescreenshottet und überall verteilt, so nach dem Motto, hier, wir sind alle bekloppt, bla bla bla, Deutschland ist verloren, keine Ahnung wie was. Aber wenn man jetzt hier halt eben hochscrollt, dann sieht man halt, dass das hier im Endeffekt nur eine Satire war. Also quasi eine, also das ist, ging ja eigentlich, der Herr Pickard schreibt hier Kritik an Gendersprache, abenteuerliche Dudenkreationen. Das ist hier ein Artikel vom Spiegel mit Gästin, die, und hier gibt es auch in diesem Abriss, sieht man hier schon Bösewichtin als Beispiel, und der oder diejenige, der hier diesen Polizeigewerkschafts-Twitter-Account hier bespielt, hat dann hier einfach schnell quasi einen satirischen Text, wahrscheinlich größtenteils aufgrund von diesen Bösewichtinnen, hier verfasst. Also das ist nicht, die schreiben normalerweise nicht so. Das bezieht sich jetzt hier wirklich nur auf diese Geschichte hier. Ne? Also falls euch das irgendwo begegnet, dann könnt ihr den Leuten hier den Kontext zeigen. Ich kann das immer noch nicht ganz verstehen, weil der Plural bleibt ja immerhin weiter Gäste. Ja, ja, meinst du? Das zeigt ja nur wieder eine strukturelle Gefährdung. Wenn es nur Frauen sind, aber, dann muss das auch drin. Oder liebe Gäste. Gästinnen. Liebe Gästinnen und Gäste. The Patriarchy continues. Sag Madonna, ich hatte jetzt nötig. I try to crush my neck. Oh. The Patriarchy continues to try to crush my neck with the heavy boots. Cut off my life force and take away my voice. Even those who call themselves artists, you know who you are. Death to the patriarchy. Now and forever. Hashtag risk what you value. Hashtag value what you risk. Hast du dann eine neue Platte raus mit dem Titel Value What You Risk? Keine Ahnung, aber eine Frau, die irgendwie, was weiß ich, wie viele 100 Millionen Dollar schwer ist, jo, die mir jetzt hier erzählen will, die überall eine Bühne kriegt, die Leute zahlen sogar Geld, um sie zu sehen, also die so noch so scheiße singen kann und trotzdem abgeblockt wird von Journalisten, wo alles gleich frauenfeindlich ist, wenn sie einen Scheißauftritt hinlegt und die Leute das kritisieren. Die wird natürlich von der Patriarchy echt böse gecrushed und deswegen Death to the Patriarchy. Oh, ja. Die Unterdrückung macht selbst vor Madonna nicht Halt. Ich find's wirklich traurig. Just like a prayer. Your hirn will take you there. Oh. Ja, und hier Hengi. Heute mal nicht Hengi mal nicht mit ihrem Buch, sondern Hengi mit einem Fall von Ethics in Journalism. Ganz interessant eigentlich, das Thema für uns. Und zwar, die lässigste Legende der Welt heißt ihre Kolumne diese Woche. Nadja Shehadeh schreibt witzig und klug über popkulturelle und politische Beobachtungen und liefert aus den dunkelsten Ecken des Internets. Ja, habt ihr vielleicht noch nie gehört von der, aber wer sie noch nicht kannte, hat viel verpasst, aber muss auch nicht stressen. Sie können das noch nachholen. Das ist auch Nadjas Vibe. Bloß keine Hektik und kein schlechtes Gewissen, weil Maus einen Hype verspätet hinterherhechtet. Einer von unzähligen Punkten, die Nadja Shehadehs Internetpräsenz so wholesome machen. Nadjas Texte liest Maus vielerorts, etwa auf ihrem ikonischen Blog, auf dem sie seit 2012 witzig und klug über ihre popkulturellen, politischen und manchmal auch kulinarischen Beobachtungen schreibt. Bla bla bla bla, Trüffelschwein-Content. Bla bla bla bla bla. Ja, ich feiere Nadja Shehadeh jeden Tag, aber diese Woche ganz besonders. Nun! Wir kennen das ja, dass Leute Werbung für andere Leute machen, praktisch in Artikeln. Was halt immer ein Geschmäckle ist, wenn diese Leute zum Beispiel zusammen Lesungen veranstalten oder offensichtlich auf Twitter so gut vernetzt sind, dass sie private Witzchen machen und freundschaftlich miteinander interagieren und sich verabreden, dann gehört da eigentlich ein Disclaimer hin. Da gehört gesagt, hier, ich schreibe über meine Freundin, ja, der Shehadeh, oder über meine Kollegin Nadja Shehadeh, oder am besten schreibt man vielleicht besser nichts über diese Person, weil da der Eindruck entsteht, dass hier Vorteile generiert werden, die so eigentlich nicht von journalistischer Ethik abgedeckt sind. Ich habe gedacht, die entdeckt jetzt was auf, aber wie ist er jetzt erwischt worden, oder wie? Na, bisher ist sie nicht erwischt worden, die ist doch sakrosankt, leider. Also, sieht man ja allein daran, dass ihr Debütroman trotz ihrer oftmals doch fragwürdigen Äußerungen über die Menschen in diesem Land überall besprochen wird und teilweise sogar sehr wohlwollend besprochen wird, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber gut, ich habe ihn noch nicht gelesen und werde das wahrscheinlich auch nicht tun. Ja, das Stärkste von Hengame, ja, auch nochmal zur Einschätzung von ihrem Impact in dieser Gesellschaft, ihrem Standing in dieser Gesellschaft, egal was sie halt anstellt. Ne? Das war, wo ich nochmal dran erinnern will, dieses Ding damals, wo sie beim Bundespräsidenten eingeladen war. Und dann hat sie sich beschwert, dass auf dieser Einladung in goldenen Lettern irgendwie da Frau Yagobi Farah eingetragen war. Triggered. Ne? Also, ja, klar. Das ist schon Level an. Ja. Also mich erinnert es an die gute alte Lee Whiskey Bottle Alexander, die damals gesagt hat, shill your friends, make money, fuck ethics. Und ja, das sind doch Provokationen. So. Den Vibe habe ich. Ja, aber eigentlich müsste hier die Taz schon sagen, also die Taz müsste aus Selbstschutz einen Disclaimer von ihr verlangen. Das wäre journalistisch ethisch gehandelt. Würde man nicht gemacht. Nein. Also mitkriegt, dass in Schweden auch so ein Ding war, so eine Art Corona-Gate, wo sich die Journalisten abgesprochen haben, dass sie ausländische Journalisten ansprechen wollen, dass sie mal ein bisschen negativ über Schweden berichten. So. Hatten wir da nicht sogar was in der ich bin nur da einmal der Reihe sozusagen mit den abgesprochenen Artikeln und so weiter. gehört das ja dann irgendwie noch da rein, ne? I hope the next Tomb Raider isn't about raiding tombs. Ich hoffe, das nächste Spiel aus der Serie Grabräuber ist nicht über das Räubern von geht nicht um das Räubern von Gräbern. Und einmal wird natürlich hier als Feigenblatt vorgeschoben. Das hätten wir jetzt schon oft genug gemacht, aber es kommt dann später raus, dass es da überhaupt nicht so drum geht. Es fühlt sich einfach ein bisschen zu sehr nach Diebstahl an. Ich weiß, Lara ist Archäologin und nicht für das Geld im Spiel. Aber sie ist der Gute, ja, der gegen die Bösen ins Feld zieht und die indigenen Völker, denen sie ihre Relikte spielt, sind Teil von irgendwelchen Kulten, aber es ist immer noch Stehlen. Sie braucht den verbotenen Kelch der Kirche von Quetzalcoatl nicht. Und schon gar nicht, wenn alles, was sie damit tun will, ist halt diesen Kelch in ihr Haus zu stellen oder dem britischen Museum zu geben. Wir sehen schon, also virtuelle Artefakte, die von einer virtuellen Person in einem Spiel geklaut werden, sind auch Diebstahl von indigenen Völkern. Oh mein Gott. The Gamer. Und natürlich, das Spiel zeigt uns die Konsequenzen von Laras Handeln, aber es lässt sie uns nie fühlen. Ja, das wäre auch ein bisschen doof, wenn ich nämlich an dem Seil greife, dann müsste ich mich ja fühlen, als würde ich 6 Meter in die Tiefe auf einen Steinboden stürzen. Und dann würde ich das wohl auch nicht spielen, das Spiel. Es gibt doch immer noch Rumble-Packs, damit kann man ja ein bisschen sich reinfühlen. Und außerdem soll Lara doch auch mal ein bisschen drüber nachdenken, was sie da macht und sich vielleicht selbstkritisch und so. Ich ertrage es kaum, das zu lesen. Ja, und der Name, also Tomb Raider, es gibt ja auch schon andere Tomb Raider-Spiele, wo die Grüfte halt nicht wichtig sind und deswegen könnte man da jetzt einfach aufhören und Lara soll ihr koloniales Mindset mal ein bisschen runterdrehen. Und neue Settings erobern. Das ist auch wirklich wichtig. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Stacey Henley Spiele spielt. Ich kann es mir nur schwerlich vorstellen, wenn man so viel Zeit damit. Im neuen Teil versucht Lara Croft dann einen Impftermin zu bekommen. Wenn sie alt genug ist. Oder auch schon. Schon als Jüngere, das wird dann die große Aufgabe. In welchem Jahr erschien das erste Tomb Raider? Weißt du das noch jemand? Boah, das war die erste PlayStation. In den 90ern, oder? Ja, 92, 93. Ich glaube, ist das schon mal mehr als locker 20 Jahre gealtert. Gute Lara. Indie-Rollenspiele können und sollten viel mehr sein als Dungeons and Dragons, sagt Charang Biswas hier. Die Publikation heißt Dicebreaker. Ja, und unsere wöchentliche Dungeons and Dragons-Kolumne hier bei den Weltraumaffen. Und hier werden Spiele vorgestellt, die halt nicht so sind wie Dungeons and Dragons. Zum Beispiel gibt es ein Spiel, da spielt man alte Damen, die wie in Murder, She Wrote, also hier, wie hieß das bei uns? Mord ist ihr Hobby. Mord ist ihr Hobby, genau, die dann irgendwelche Kriminalfälle lösen. Das Besondere an dem Spiel ist, dass der Spielleiter, also der Games Master, der GM, dass der auch nicht weiß, wie der Fall ausgeht, sondern das ergibt sich dann aus dem Spiel. Womit ich mich halt schon frage, ist das noch ein Rollenspiel? Oder ist es eher, keine Ahnung, so ein Erzählspiel? Das gibt es ja auch. Aber ich finde die Rolle des Spielleiters extrem wichtig für meine Rollenspielerfahrung. Damit steht und fällt meine Rollenspielerfahrung. Ich mache das seit irgendwie Mitte der 80er oder so. Ja, oder genauso wird hier vorgestellt, Lovecraft-esque, ein Storytelling-Game. die über Leute, die halt in Berührung mit dem Mythoswesen von H.P. Lovecraft kommen. Da gibt es überhaupt keinen Spielleiter. Da müssen die Spieler untereinander aushandeln, was da passiert. Und praktisch so, ja, aber das ist für mich halt kein Rollenspiel. Das ist für mich ja, Erzählspiel. Das ist, wir haben ja damals schon die Nase rausgezogen, wenn die Leute mit Vampire angekommen sind oder so, weil dann unserer Meinung nach nicht genug Regeln waren. Und dieses, wir haben gar keine Regeln, wir reden einfach nur noch, dass da verschwindet für mich dann der Spielteil von Rollenspiel irgendwie. Weil dann gibt es halt so Slogans wie No Dice, No Masters, also keine Würfel, keine Spielleiter. Ja, dann mach das, aber nennt es nicht Rollenspiel und lass die anderen Leute in Ruhe. Und warum, wenn ihr diese alternativen Spiele doch habt, warum geht ihr uns dann auf den Sack, dass sich Dungeons and Dragons ändern muss? Ich verstehe es nicht. Ein Horrorspiel, in dem die Spieler eine chinesische Immigrantenfamilie in den 20er Jahren in Amerika spielen, die ein chinesisches Restaurant führen und nachts irgendwie Hopping Vampires bekämpfen und Monster und so. Ja, alles nett, aber dann muss natürlich auch noch drüber gesprochen werden, damit, dass diese immigrantische Perspektive in dem Rollenspiel rüberkommt und damit dass die Spieler fühlen, wie das ist, sich anders zu fühlen und vielleicht marginalisiert zu sein. Das ist alles nicht das, wofür wir angefangen haben, Rollenspiele zu spielen. Wir haben das gemacht, damit wir mal raus können aus dieser Welt. Wir haben das gemacht, damit wir mal irgendwie 5 Minuten eben nicht über diesen Schwachsinn reden müssen. Und wir hatten ja letztens erst einen Artikel darüber, wie Rassismus von Anfang an halt über Elfen, Zwerge und Ähnliches auch in Dungeons and Dragons drin war und gerade die Spieler halt in ihrer Interaktion den jederzeit überwinden konnten. So zu tun, als wäre das jetzt hier irgendwie von irgendwelchen pretentious Indie-Developers, wäre das irgendwie besser oder das neue Rollenspiel. Das hier hat ein Zuschauer uns zugeschickt. Es gibt eine Studie zur psychischen Gesundheit von Gamern in der Pandemie. Du kannst ja mal dieses Bild ganz reinscrollen, dann können wir uns diese Hauptthesen irgendwie anschauen. Also gute Kenntnis der Bedeutung des Begriffs psychische Gesundheit haben 28% der Teilnehmer, 21.000 Spieler. Weltweite Umfrage, 21.000 Spieler ab 14 Jahren. 91%, es ist wichtig, sich um die eigene psychische Gesundheit zu kümmern, was ich ganz lustig finde, wenn man sagt, man kennt den Begriff eigentlich kaum, aber alle sind sich einig, dass man sich darum kümmern muss. 25% professionelle Hilfe für eigene psychische Gesundheit wurde bereits aufgesucht, also Therapie, Psychiater, ähnliche Dinge nehme ich an. 18% eigene Erfahrungen mit Angstzuständen und anderen stressbedingten Störungen. Und 42% sagen, die Interaktion mit anderen Spielern gibt ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit. Und das finde ich ja auch eigentlich das, was ich aus der Studie am ehesten noch rausziehe, dass das halt jetzt gerade während der Corona-Pandemie das eine unheimliche Stütze geworden ist für viele Leute, weil sie halt da weiterhin mit ihren Freunden so interagieren können, wie sie das auch vorher getan haben oder vielleicht auch dann jetzt erst kennengelernt haben in manchen Fällen. Und für viele ist es, glaube ich, ein Ventil, wo man einfach den Lockdown-Koller ein wenig bekämpfen kann. Räume zu haben, in denen man sich austauschen kann, ist während einer Quarantäne wichtiger denn je. So Carlos Figueredo, Executive Director der Fair Play Alliance. Der Kern der Verbindung ist ein gesundes Gameplay. Was noch wichtiger ist, gesunde Spieler. Wir setzen uns dafür ein, die Spieleentwickler und Plattformen dabei zu unterstützen, störendes Verhalten zu reduzieren und das Wohlbefinden der Spieler zu steigern. Ach, daher weht der Wind. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass es den Spielern ein bisschen besser geht. Videospielentwickler müssen zur Kenntnis nehmen, dass Toxizität im Spiele-Communities immer noch ein Problem für unsere Branche ist. Moderationssysteme, die Pflege einer positiven Kultur und der Ausschluss der schlimmen Übeltäter sind notwendig, damit jeder das Spielen genießen kann. Nee, nein, null. Oh mein Gott. Auch böse Leute haben das Recht zu spielen. Und Übeltäter, wer kategorisiert das? Das ist kein juristischer Begriff. Wir reden ja auch nicht von juristisch belangbaren Dingen oder ähnlichem. Und dann einfach Leute auszuschließen, damit jeder das Spiel genießen kann, ist ja auch so lächerlich. Wenn ich jemanden ausschließe, kann nicht jeder das Spiel genießen, nämlich der, den ich ausgeschlossen habe, nicht mehr. Würde ich mal drüber nachdenken, Carlos Figueredo. Viele gaben an, dass sie gelegentlich aggressiven Verhalten, 51%, Beleidigungen, 53% und Erfahrungen mit Trolling ausgesetzt sind. Schwerwiegende Fälle von Cybermobbing wie Erniedrigung, Belästigung, Bedrohung und gezielte Angriffe aufgrund der eigenen Identität wurden weitaus seltener genannt. Und aggressives Verhalten, Beleidigungen und Erfahrungen mit Trolling, okay. It's the Internet. Part of parcel of living in a big city net oder so, keine Ahnung. Und schwerwiegende Fälle von werden weitaus seltener genannt. Belästigung, Bedrohung, gezielte Angriffe aufgrund der eigenen. Ich dachte, daraus besteht das Internet. Wenn ja, muss auch schwerwiegend sein, wenn da irgendwo irgendeiner Huso nennt und dann gehst du auf einen anderen Server. Was soll da jetzt schwerwiegend sein? Ich weiß es nicht. Und wir haben doch erst letztens eben gelernt, dass auf die Beleidigungen online folgen tausende tote Frauen. Wie können wir denn dann hier behaupten, dass sowas viel, viel seltener wegen der eigenen Identität passiert? Ganz also komische Ergebnisse. Irgendwo funktioniert doch irgendwas nicht. Ja, kann sich jeder selber seine Gedanken zu machen. Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin bei Steam, wisst ihr ja, ich bin ein Übeltäter. Außerdem spielt Valheim, Leute. Der Hype ist real. Spielt Valheim. Bestes Spiel, das ich in den letzten 5 Jahren oder so in den Händen hatte. Wenn man 3 bis 5 Freunde hat. Ja, dieser Artikel hier ist die Post ab, ja. Von Spiked, the liberals, in Anführungsstrichen, who don't care about free speech, ist ein ganz kurzes Ding, geht eigentlich nur darum, dass die Dame, die man hier in dem Bild sieht, von den Lib Dems in England, die war bei so einer Talksendung, Question Time heißt die, das ist so eine Talksendung von der BBC, wo irgendwelche Politiker sich über aktuelle politische Themen unterhalten und auch das Publikum Fragen stellt. Und die wandert wohl so ein bisschen durch die Gegend, soweit ich mich da erinnere. Also die ist immer an anderen Orten in England, wird die aufgezeichnet. Und da hat halt diese Dame hier von den Liberal Democrats angesprochen auf Cancel Culture und solche Phänomene halt eben gemeint, dass das jetzt falsch wäre, dass die Free Speech on British Campuses, should this be the priority? Absolutely not, hat sie gemeint. Und dass die Sachen, die Regierung macht, um die Redefreiheit aufrechtzuerhalten, purposefully die Weiße wäre. Also, na, dass das quasi spalten würde jetzt irgendwie, na, das wäre ja quasi die Weiße spalten sozusagen, wenn man sich für Redefreiheit stark macht. Und das fanden die wohl auch so richtig und wichtig, dass sie das auch nochmal rausgetwittert haben, wobei dieser Tweet mittlerweile, der hier zitiert wird, im Text von dem Artikel nicht mehr aufrufbar ist. Also den haben sie mittlerweile gelöscht. Aber ja. Soweit dazu. Und das hat auch was mit Universitäten zu tun, und zwar der Cornell West. Das ist ein Professor, der, ja, irgendwie, ich finde das immer wieder enorm, wo der sich so überall rumtreibt. Also der hat irgendwas mit African American Studies zu tun. Dann ist er irgendwie bei diesem Divinity College, also irgendwas mit Theologie, irgendwie beheimatet. Und irgendwas mit Law macht er auch noch, also mit Rechtswissenschaften. Und das auch bei großen amerikanischen Ivy League-Schulen wie hier Harvard, wo er jetzt wieder ist. Der war irgendwann schon mal in Harvard und jetzt ist er wieder in Harvard und sagt, er möchte aber wahrscheinlich wieder weg. Und zwar aus dem Grund, dass sie ihm keinen unbefristeten Vertrag geben wollen wohl. Und hier in diesem Artikel geht es halt darum, dass er sich darüber beschwert, dass sie ihn da nicht richtig respektieren würden, weil sie ihm diesen unbefristeten Vertrag nicht geben. Und was auch ganz lustig an der Sache ist, ist einer der, also was ja als Grund angegeben wird, warum sie ihm den unbefristeten Vertrag nicht geben wollen, ist, dass es da gerade eine Kontroverse darüber gibt und diese ganzen Verträge irgendwie in Frage gestellt werden, weil alle möglichen Leute sich darüber aufregen, dass die Fakultät von Harvard nicht divers genug ist und die Leute da nicht genug aus allen möglichen, also das übliche Blabla wieder, wo man ja eigentlich meinen könnten sollte, dass der Cornel West, der ja auch mit dem Bernie Sanders seine Kampagne irgendwie ganz stark unterstützt hat als Mitarbeiter oder so oder als Redner und alles Mögliche. Also hier in dem Artikel steht auch drin, dass er da irgendwie jetzt ganz lange mit dem auf Tour war, mit dem Bernie Sanders. Und ich habe den jetzt tatsächlich mal getroffen, sogar den Cornel West. Der war mal in Hannover und hat eine Rede gehalten. Im Zuge von so einer Philosophiewoche. Da hat er quasi die Keynote-Rede gehalten. Und da ist er mir mal auf der Herrentoilette begegnet. Also, ja, Cornel West. Die Keynote-Rede auf der Toilette gehalten? Wow. Nee, das war vorher. Vorher, ja. Also, ja. Aber ja, das fand ich einfach nur so, was für Blüten das schon teilweise trägt. Und halt auch dieser Bezug auf, ich werde nicht ernst genommen und ja, weil die Leute mir keinen unbefristeten Vertrag geben wollen für meine politische Bildungsarbeit, die ich hier quasi mache. Also, ja. Also, Gesellschaft soll sich abschaffen, aber bitte nicht so hart, dass ich den Job verliere. Okay. Der hat sich einfach seinen eigenen. Ja, der Witz ist, sein Job ist eigentlich gar nicht in Gefahr. Nach dem, was da drin stand, wollten sie ihm sogar seinen Vertrag verlängern und ihm auch mehr Geld geben. Aber er möchte halt gerne diese unbefristete Tenure-Position halt haben. Oh mein Gott. Wo er dann machen kann, was er will, ja. Dieses hier war auch sehr interessant. Whistleblower at Smith College resigns over racism. Das ist ja hier wohl irgendwie die neue Heimat von der Barry Weiss, ehemals New York Times, da ja auch gegangen wegen zu viel Progressivität. Und die schreibt jetzt hier auf Substack, nennt sich das, glaube ich. Und ja, hat hier diesen Artikel, beziehungsweise den Brief von dieser Dame hier, in ihren Artikel reingeschrieben. Und was hier halt passiert ist, diese Dame war angestellt bei diesem Smith College in Amerika und hat da auch ihren Abschluss damals gemacht bei diesem Smith College, also da auch studiert, wo sie jetzt gearbeitet hat. Und hat da jetzt gekündigt wegen kritischem Rassetraining, kritische Rasse, alles ist Rassenkram und alle Leute erwarten von ihr, dass sie an irgendwelchen Sachen teilnimmt oder Rasse da überall als Faktor verwendet und so. Und die ganzen Leute sind halt total besessen von diesem Thema und es muss überall rein und es ist überall Druck und so weiter und so fort. Und was halt so bedeutend ist an dieser Sache und wo ich auch einfach nur sagen muss, alle Achtung, um halt diesen Brief schreiben zu können und um da jetzt quasi die Alarmglocke klingeln lassen zu können, hat diese Dame hier auf ihr Settlement-Package verzichtet, also quasi auf die gütliche Einigung da irgendwie, dass sie da also noch so eine Abfindung bekommt, was auch nicht wenig Geld gewesen wäre, weil die ja echt eine Weile da irgendwie gearbeitet hat. Und aber wenn sie das halt angenommen hätte, dann hätte sie halt darüber schweigen müssen, über die Art und Weise, warum sie da jetzt gekündigt hat. Und das wollte sie halt nicht. Und da muss man wirklich mal sagen, na, weil sie das halt so wichtig findet, darauf hinzuweisen, ja, wie rassenbesessen die da schon so sind. Und also da wirklich alle Achtung, Hut ab, ne? So das hier sind Leute, die wirklich unsere Gesellschaft voranbringen. Und wichtige Sachen machen mit Haltung, ne? Und nicht irgendwelche dummen Tweets absetzen und sich ihre Pronomen in die Bio packen und ja, irgendwelche Scheiße abfeiern, die sowieso alle geil finden. Sondern das ist hier mal richtig, ne? Die Dame hat ein Kind, also vielleicht sogar zwei, ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall ein Kind hat sie auf jeden Fall. Und also das Geld wird dir auf jeden Fall fehlen. Und dazu sagen so, nee, ich muss jetzt aber hier sagen, was Sache ist. Hut ab. Ja. Und bei diesem ganzen Zeug auch wieder jetzt im deutschen Kontext halt nochmal, ne, also ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, auch wenn wir davon wenig hören, dass diese ganze Scheiße in Deutschland genauso schlimm ist, wenn nicht sogar noch schlimmer. Aber die Leute halt alle schon so in diesem Modus irgendwie sind, dass das ja alles nur gut und gerecht ist und so. Ich meine, ja, freuen sich immer hämisch. Die ganzen Aktivisten gibt es ja sowieso. Und unsere Universitäten, zumindest die großen, sind ja auch in den großen Städten, sind ja auch vom Linksextremismus da ganz stark beheimatet. Und ja, also ich glaube, diese Einschüchterung da, die ist schon langsam voll im Gange. Und was wir höchstens eher nicht haben, sind so Very Vices und so, die dann diesen Leuten auch da ordentlich ihre Stimme verstärken. Werden wir uns noch mehr gering gehalten, natürlich unterdrückt sozusagen Stimmen. Ja, dass es halt auch überhaupt gar nicht populär ist, ne? Irgendwie so solche Missstände. Mal so ein Fleischhauer oder so, viel mehr ist er auch nicht, ne? Ja, der ja jetzt auch seinen komischen Podcast da macht mit der progressiven Königin im Kopftuch. Okay. Ja. Ach ja, genau. Ja, kommen wir zu einem weiteren Fall der Cancel Culture, wobei das auch eine etwas längere Kampagne bei dem war. Aber im Endeffekt geht es hier um den Chef von KPMG. Das ist eine große Unternehmensberatung, wer die nicht kennen sollte. In Großbritannien, da war der Chair-Partner, also der Chef quasi. Und KPMG ist halt eine Wirtschaftsberatung und wie viele Wirtschaftsfirmen erfahren die noch einen gewissen No-Nonsense-Ansatz, zumindest in dem, was sie selber unternehmensintern machen, gegenüber dem, was sie als Beratungsdienstleistung ihren Kunden empfehlen natürlich. Aber bei KPMG ist es halt so gewesen, dass da schon länger mehr Diversität gefordert wurde und mehr Sachen gefordert wurden, firmenintern, dass halt gewisse Personen mehr Macht bekommen und gewisse Arbeitsabläufe mehr beeinflusst werden. Und im Endeffekt ist er jetzt in einer Videokonferenz darüber gestolpert, dass er die Corona-Maßnahmen nicht ernst genug genommen hat und sich darüber beschwert hat, dass die Leute sich zu sehr darüber beschweren und sie würden zu sehr sich als Opfer der Pandemie bezeichnen und könnten nicht genug Umsatz machen. Und die könnten die Klienten auch mal auf einen Kaffee treffen, das wäre doch nicht so schlimm. Und darüber ist im Endeffekt gestolpert. Das ist einer der wenigen Artikel, wo das andere auch drin steht. Und das ist der ganze Hintergrund der Sache, meiner Meinung nach. Das ist halt unconscious bias. Ja, das ist ja ein intersektionales Prinzip, was wir hier öfters auch schon mal besprochen haben, ne, dass man halt ein voreingenommen ist und man kann dagegen gar nichts machen. Ja, das heißt quasi, das ist ja ein alter weißer Mann in Anführungszeichen und deswegen kann er ja gar nichts für seinen Rassismus. Ne? Und ja, im Endeffekt ist er jetzt gestolpert und ersetzt worden durch eine Doppelspitze aus zwei Frauen. Also ja, das sah vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders aus, wie ich ja schon gesagt habe. So bestimmte Wirtschaftsbereiche, zumindest was die internen Unternehmensabläufe angeht, haben die solche Sachen vielleicht eher als Corporate Social Responsibility Projekte ausgegeben, aber nicht wirklich als Unternehmenskultur gelebt. Und ja, KPMG kann jetzt ein bisschen was von dem eigenen Wein trinken, wie sie immer gepriesen haben, ihren Kunden. Viel Spaß dabei. Ja, hier gab es eine Veröffentlichung vom RKI, worauf das Ärzteblatt auch reagiert hat. So eine Originalarbeit heißt es hier. Ich denke mal, der entscheidende Satz müsste relativ weit unten stehen. Da geht es dann um die Sterblichkeit. Die haben mir vor allen Dingen ausgerechnet, wie viele Jahre die Leute angeblich verloren haben und so weiter. Ziemlich schwierig, das zu verstehen, gebe ich zu. Ich hatte einen Artikel gefunden, wo darauf eingegangen wurde, dass es eben im Vergleich im Prinzip mit den Vorjahren erlaubt. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Unter der Grafik, unter den letzten. Da gibt es aber auch irgendwo Ergebnisse. Im letzten Abschnitt, dritte. Diskussion, genau. Und da unter Diskussion, der dritte Absatz, der letzte Satz, da kann man es vielleicht mal sehen. Genau. Die Analyse der Übersterblichkeit legt nahe, dass die Covid-19-Pandemie am Ende des Jahres 2020 etwa das Niveau schwerer Influenza-Wellen erreicht hat. Also etwa das Niveau anderer Jahre. Man muss allerdings hier bedenken, dass es, im Dezember nach den Daten doch einen ziemlich starken, starke Zunahme gegeben hat und die eben auch am Jahresanfang nicht aufgehört hat. Also für 2021 sagt das nochmal gar nichts aus. Ne? Ich muss sagen, 2020. Wenn man das dann da abcuttet am 1. Januar. Ja, hier in dieser E-Grafik 4, da sieht man ja im Endeffekt das, was Sie ja meinen mit Übersterblichkeit. Ne? Das ist hier am Ende halt bei der Kalenderwoche 50 ist dieser Strich hier, wenn man das nicht so gut sieht. Da genau, geht das ja dann hoch und das sieht ja dann hier so aus, als wäre der Trend dann wieder abwärts, aber wer weiß. Ne? Also das, der geht dann nur ein bisschen in die Breite sozusagen. Haben Sie ja dann noch nicht, ja. Ja. Also viel tiefer ist das. Und hier bei dieser Grafik 5 haben sie es auch nochmal nach verschiedenen Altersgruppen. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Man sieht ja auch ziemlich deutliche Unterschiede, ne? Wie die kleinen Hügel hier immer größer werden, je nachdem, wie alt die Leute werden. Ne? Also hier ist ja praktisch fast eine gerade Linie bei den Jüngsten und dann wird es hier immer holpriger und irgendwann dann hier, na, das ist ganz gut illustriert hier auf jeden Fall, die Unterschiede bei den Altersgruppen. Das ist diskriminierend gegen alte Leute wie Mammon und mich. Das habe ich jetzt noch nicht, aber. Und das Virus weiß es noch nicht mal, dass es Leute diskriminiert. Das ist total unconscious. Ja, und unconscious bias, Chris. Unconscious virus. Unconscious virus, ja. So nenne ich meine Punkband. Ja, und jetzt gehen ja wohl auch die Sterbezahlen insgesamt ein bisschen zurück bei uns. Also jetzt zur Zeit, das ist ja alles vom letzten Jahr. So, dass man vielleicht doch nochmal Licht am Ende des Tunnels sieht, oder wie sie immer sagen. Ja, der war auch gut. Ein Gastronom aus Nordrhein-Westfalen bekommt nach Beantragung der Überbrückungshilfe einen Bescheid über 3 Euro, aber plus, nicht minus. Er ging dann von dem Fehler aus und hat da angerufen, aber die stellten sich auf stur. Die 3 Euro hat er jetzt zwar auch noch nicht bekommen, aber ob ihm das helfen würde, ist da eben auch fraglich, ne? Naja, ja, hat er die Gewinne so runterrechnet, weiß ich nicht genau, vielleicht ist das die Folge dann, dass man... Naja, das, was da drin steht, ist halt eben, dass er dann erstmal rumtelefoniert hat stundenlang, um da irgendwie eine Strippe zu bekommen, der ihm das sagen kann. Und dass er dann im Endeffekt das dann nach Recherche von der Welt erst erfahren hat. Und die dann halt irgendwie meinten gegenüber der Welt, dass er da wohl irgendwie was falsch eingetragen hätte, dass er quasi irgendwelchen Gewinn eingetragen hat irgendwo. Und das wäre dann quasi... Okay. Der Gewinn vom Vorjahr minus das, Differenz 3 Euro und deswegen haben sie 3 Euro ausbezahlt und das ist den Leuten ja auch eigentlich ganz furchtbar leid tut, aber irgendwie diese Software da keine Änderungen vorsieht und dass sie das jetzt irgendwie einbauen müssen oder so. War er vielleicht auch nicht fuchsig genug sozusagen. Also er sagt halt auch, dass er das selber, also er will es nicht eingetragen haben, aber die Behörde behauptet halt eben, er hätte da irgendwas falsch eingetragen, ja. Na ja, gut, hat das jemand für ihn gemacht, Steuerberater oder so. Ja, Gott sei Dank nur eine Ausnahme oder ein Fehler halt. Ja, diese Sache hier ist auch sehr interessant. Das ist hier von Nature, also nicht irgendein Blog oder so, sondern schon was mit Hand und Fuß. Und die haben ja ganz viele Wissenschaftler gefragt und ob zu deren, was sie meinen, wie das mit dem Coronavirus sich jetzt in Zukunft verhalten wird, ob das halt eben endemisch wird. Also ob das dann quasi immer wiederkehrendes Ding wird, so wie Grippesaison und so. Und da hatten sie hier erstmal so eine schöne Grafik, was sie dann da gesagt haben. Und da haben halt eben hier, wie man sieht, ganz viele Leute, also 60% haben schon mal gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Virus endemisch wird. Und noch weitere 29% haben gesagt, das ist wahrscheinlich. Und dann gab es noch 5%, die gesagt haben, unwahrscheinlich. Und 1%, die gesagt haben, sehr unwahrscheinlich. Und 6%, die gesagt haben, wir wissen noch nicht genug. Und dann haben sie auch gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass es aus manchen Regionen ganz verschwinden wird. Und da haben 14% gesagt, sehr wahrscheinlich. 25% immer noch wahrscheinlich. 35% unwahrscheinlich. Und 17% sehr unwahrscheinlich. Und weitere 10% haben gesagt, ist noch nicht, wir wissen noch nicht genug. Und darum geht es nämlich auch in diesem Artikel, dass es ja in manchen Regionen im Moment gar keine Coronavirus-Infektionen gibt. Also quasi Zero Covid. Und dass sie hier halt eben auch sagen, dass mit diesem Impfen und was man ja jetzt im Moment weiß, dass wohl diese Befürchtung, dass die Leute ja erst hatten, dass die Geimpften alle weiterhin noch Überträger sind und auch mit dieser Herdenimmunität, die man dann erreicht durch das Impfen, dass das doch sehr wahrscheinlich damit ist, dass man halt in manchen Bereichen, wo man halt eine sehr hohe Rate von immunisierten Personen dann hat, dass dann dieser Coronavirus quasi, obwohl es den halt noch weiterhin gibt und auch weiterhin noch Leute dran erkranken, aber das Ganze halt eben dann so einen kleinen Teil ausmacht, wie halt die Grippe im Moment auch, dass das halt immer wieder kehrt, aber halt eben nicht mehr dieses Ausmaß annimmt, dass man halt die ganze Gesellschaft dicht machen muss und so. Dann ziehen sie natürlich auch Parallelen dann zur spanischen Grippe und so weiter und so fort. Wo das ja quasi auch dann erstmal kein Problem mehr war. Und ja, Nature halt. Ziemlich ja, wie das schwerer halt ist in der Krankheit, ist es natürlich immer schwer zu sagen. Die normale Influenza-Grippe kommt ja auch immer irgendwie wieder und meist schwerer und meist weniger schwer. Das ist irgendwie vielleicht auch mit dem Alter zusammenhängt oder so, ich weiß es nicht genau, es ist schwer einzuschätzen, wie die dann mutieren oder so, zum Beispiel. Die Mutanten schaffen wir gerade. Tja, die Coronaviren und die Corona-Mutanten, finde ich ja, ich finde es immer noch faszinierend, dass alle dauernd über Mutanten reden im Fernsehen. Hm. Ich muss immer an die Teenage Mutant Ninja Turtles denken. Ich finde es ja irgendwie falsch, aber ich weiß nicht, ob es nicht falsch ist. Das Mutationsshaming ist das. Das will den Viren sagen, dass sie anders sind als andere Viren. Ja, aber wenn man mit den Viren Geld verdienen kann, ist es ja auch nicht das Schlechteste der Welt. Also für manche Leute zumindest. Die Forschungsergebnisse, die du gerade präsentiert hast, die leiten da natürlich perfekt über zu, weil es geht halt, das, was hier gemeint ist, sind halt die Variationen des Coronavirus, die Corona-Mutanten. Wo man ja sagt, manche Impfstoffe wirken nicht gegen alle, obwohl das ist alles noch nicht so sicher. Es ist halt alles überhaupt nicht sicher. Die einen sagen so, die anderen sagen so. In Spanien müssen wir dreimal impfen. Das Einzige, was klar ist, ist, das Thema bleibt. Ne? Und da können sich jetzt auch die ganzen Hersteller drauf einrichten. Die ganze Situation ist ja bis jetzt so gelaufen, um das nochmal zu rekapitulieren. Einerseits um die große Menge an Material und an Impfdosen und die neuen Forschungsergebnisse im Bereich von den neuen Genimpfstoffen überhaupt finanzieren zu können, hat es ja Milliarden, Milliarden, Milliarden Zuschüsse gegeben vom Staat, um diese Kosten quasi direkt zu deckeln. Vorschussgeld quasi. Das hat halt dazu geführt, dass die ganzen Impfdosen nicht mehr so teuer waren. Ich meine, die Preise hatte ich ja mal hier vorgestellt. Einen Moment. Die sind ja mal geleakt worden, der AstraZeneca 1,78 Euro, Johnson Johnson 8,50 Dollar, BioNTech 12 Euro, Moderna 18 Euro, jetzt einfach mal, um die bekanntesten zu nennen. Mhm. Es sieht halt so aus, dass jetzt genau wie für die Grippeimpfung jedes Jahr immer neue Varianten des Impfstoffes benötigt werden müssen, ja, weil es halt verschiedene Mutationen gibt. Bei den normalen Impfstoffen ist es ja so, es gibt ja verschiedene Grippeviren in verschiedenen Regionen und da trifft sich immer ein Rat von Leuten und dann gucken die, okay, es gibt 8 verschiedene Variationen. Welche Variation wird zur Hochsaison wahrscheinlich in unserer Region dominant sein? Versuchen wir mal gegen die zu impfen. Und das ist dann der Impfstoff, da wird auch immer nur auf gewisse Variationen geimpft. Und so wird es wahrscheinlich halt auch laufen. Zumindest die ganzen Unternehmen stellen sich halt darauf ein und schaffen intern die neuen Strukturen, dass halt auch weiterhin Corona-Impfstoffe neben den normalen Impfstoffen als dauerhafte Geschäftssparte etabliert werden kann. Ja, wunderbar. Heise meldet, dass das Spionagepixel jetzt auch in E-Mails eingebaut werden sollen. Naja, nee, nicht wirklich. Also ich glaube, das war irgendwie Slow News Day oder so, weil was sie hier halt eben schreiben ist, dass irgendwelche Leute in E-Mails Grafiken einbauen, um damit halt eben zu tracken, wer diese E-Mail geöffnet, also ob diese E-Mail geöffnet wurde, wie oft die E-Mail geöffnet wurde, von welchem Computer aus die geöffnet wurde und so. Und das ist einfach ein Ding, das wird seit Jahren wird das gemacht. Und das ist eigentlich mittlerweile heutzutage ja eben, das ist überhaupt nichts Neues daran. Und außerdem heutzutage ist es eigentlich eher so, dass dieses Ding Phänomen dadurch abgenommen hat, dass viele Leute halt auch teilweise Mail-Clients verwenden, wo anfangs die Bilder komplett ausgeschaltet sind. Ne? Also die zumindest die, also das Ganze läuft ja so, ich binde ein Bild ein in die E-Mail und dieses Bild liegt aber auf einem Webserver. Und dann muss ja erstmal diese E-Mail dieses Bild dann abrufen von dem Webserver durch dieses Request, ne, dass das abgerufen wird, weiß ich halt eben, okay, das hat jetzt jemand abgerufen. Und dann wird an das Bild irgendwas dran angehängt, dass man das dann zurückverfolgen kann auf die Person, der man diese E-Mail geschickt hat. Und dadurch weiß man dann, dass diese E-Mail halt geöffnet wurde. Das ist der Trick dahinter. Und das läuft mit ganz normalen Dingen, die das Internet halt eben tut. Also da ist auch nicht irgendwie Hackerei oder irgendwas im Spiel, irgendwelche Sachen so, die ganz besonders kompliziert sind oder irgendwas. Das ist halt eine Grafik und wenn die geladen wird, dann kriegt der Browser halt die entsprechenden, kriegt der Server, der die ausliefert, halt die entsprechenden Informationen, die so ein Server halt bekommt, wenn man von ihm was abfragt. Ne? Also das ist jetzt nicht so, ja, und da muss man halt eben wissen, weil viele E-Mail-Clients binden, laden diese Grafiken halt nicht aus dem bekannten Grund. Aus diesem Grund hätte ich auch eigentlich angenommen, dass dieses Phänomen mit diesen E-Mail-Sachen, dass man das sowieso eher dann unterlässt, weil auch viele Spam-Filter darauf anschalten. Also quasi es wahrscheinlicher ist, dass die E-Mail dann als Spam rausgefiltert wird, wenn sie solche Sachen enthält. Na, irgendwelche externen Grafiken, die da geladen werden. Ja, von daher, schon. Also ja, ich finde, es ist so die absolute Nullmeldung irgendwie. Ja. Leute packen Grafiken in die E-Mails, um es nachzuvollziehen oder so. Ich wollte das einfach nur mal. Ja, das heißt doch nicht, nur ist mittlerweile üblich. Ja, okay. Ja. Es ist halt interessant und das deuten sie ja hier auch so ein bisschen an, ohne es zu benennen, dass es ja im Prinzip mit dieser DSGVO eigentlich auch gar nicht so gehen sollte. Ne? Also, weil. Wer hat denn schon dieser Datenverarbeitung auf diese Art und Weise zugestimmt irgendwo? Im Regelfall ja niemand. Und ja, unter diesem Gesichtspunkt ist es natürlich auch besonders interessant. Habe ich mir jetzt so ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, weil man ja mittlerweile jeden bescheuerten Cookie muss man wegklicken, ne? Und irgendwelche Grafiken, die irgendwo eingebettet sind, die werden einfach fröhlich, das läuft ja auf Webseiten, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es da unbedingt über Grafiken sein muss, aber ich kenne Zählpixel von der VG Wort und die zählen ja dann nur die Aufrufe tatsächlich. Ja, das läuft genauso. Kann sein, dass das gemacht wird. Ne? Das ist haargenau das Gleiche. Das einzige Unterschied ist, dass viele von diesen E-Mail-Clients halt diese externen Grafiken direkt wegblocken. Bei Webseiten kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn du jetzt nicht gerade ein extra Plugin installiert hast, was das macht, wird eigentlich erstmal pauschal alles geladen. Ne? Also da das im Endeffekt, wenn das irgendwo eingebettet wurde, dann wird das auch geladen. Und was ich auch noch interessant fand, sie sprechen ja auch irgendwie das mit den Pfaff-Icons an, dass die wohl auch mittlerweile benutzt werden, um halt diesen Trick zu machen, weil ja diese Pfaff-Icons auch irgendwo geladen werden. So die Dinge, und da haben sich wohl die Browser noch gar keine Gedanken darüber gemacht und das scheint auch noch so ein Weg zu sein, der jetzt mittlerweile benutzt wird, um zu ermitteln, ob Leute halt eine Webseite schon aufgerufen haben und was sie da schon angeklickt haben und so. Mhm. Weil, ne, also wenn ich jetzt irgendwie, also so ein Cookie ist ja eine Variante, um jetzt einem Besucher quasi eine ID aufzudrücken, mit der ich dann wieder gucken kann, okay, ne, der hat jetzt die Seite aufgerufen, dann hat er die Seite aufgerufen, dann hat er das gemacht und so, und das kann ich mit einem Cookie ja machen. Aber es gibt auch alle möglichen anderen Tricks, um halt so eine Nachverfolgung auch zu machen. Und einer von diesen scheint jetzt zu sein, wusste ich auch noch nicht, dass man dann irgendwelche identifizierenden Merkmale an diesen, an dieses Pfaff-Icon mit dranhängt. Also ja. Eine MAC-Adresse zum Beispiel oder sowas, ja? Nee, das nicht. Aber irgendwelche, du kannst ja selber irgendeine ID vergeben. Mhm. Du musst halt irgendeine ID vergeben und dann weißt du ja, das, also du weißt natürlich nicht, welche Person sich jetzt wirklich dahinter verbirgt, aber du kannst auf jeden Fall eine Person halt nachverfolgen, wo die dann da lang geht auf deiner Seite. Und das sind ja dann so Sachen, wo die Leute dann irgendwelche relevante Werbung dir dann anzeigen wollen, weil du hast erst hier geklickt, dann hast du da geklickt, also willst du das und das irgendwie sehen oder so, ne? Solche Sachen halt. Ich will nur an der Stelle sagen, bei den E-Mails von der Safe Space gibt es keine solche Pixel, ja, also Das wäre noch schöner. Oh, ja, das muss ich nochmal neu laden, das ist so ein dummes Pixel-Ding. Ja, Kakao Inada von Rittersport. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, der Deutsche Rat für Public Relations, das ist im Endeffekt eine Verbandsausgründung von der Public Relations von den ganzen Marketingfirmen Deutschlands und die verteilen sogenannte Rügen, wenn es irgendwelche fälschlichen Medienkampagnen gibt oder falsche Werbedarstellungen. Es hat keinerlei Relevanz, die zeigen auch nicht an, das ist, die sehen sich als Selbstreinigungsorgan und ich würde sagen, das ist einfach ein weiteres Vehikel, um bestimmte Marketingkampagnen noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wie in diesem Fall Rittersport Kakao Inada. Die haben ja im Endeffekt gesagt, das ist keine Schokolade. Und das soll halt jetzt gerügt werden. Weil klagen tun sie natürlich nicht, weil im Endeffekt, es gibt ein Kakaogesetz, da steht, ein Schokoladengesetz, da steht drin, dass Kakao und Zucker drin sein muss. Und diese Zuckerart, die Rittersport hier in dieser Werbekampagne benutzt hat, die wird halt aus einer ganz anderen Variation von der Kakaofrucht halt irgendwie extrahiert und wird nicht als Zucker anerkannt. Und deswegen haben die halt damit kokettiert und gesagt, ja, ja, ne, wir dürfen das ja nicht Schokolade nennen und deswegen nennen wir das Kakao Inada. So, ja. Wie viel Zucker und ist da drin? Nada. Das soll quasi falsche Werbung sein und eine Rüge sein. Ihr merkt schon, das ist auch im Endeffekt eine werbeverstärkende Maßnahme. Aber ich fand es ganz charmant und ja, wollte das einfach nur nochmals zeigen, wie solche Kampagnen teilweise auch funktionieren und unterstützt werden von solchen Sachen. Naja. Hast du die auch schon gegessen? Nee, ich habe es nicht probiert. Ich weiß ja nicht. Also hört sich jetzt nicht seltsam an. Ja, also irgendwas mit Stevia oder irgendwelchen anderen Süßstoffen mag ich ja eher nicht. Ja, aber vielleicht ist das gar nicht mal schlecht, keine Ahnung. Ja, Nord Stream 2 Pipeline ist ja ein ewiges Thema. Und die ist jetzt im Endeffekt auf ihren letzten 10%, dass sie fertiggestellt wird. Es wird, muss im Endeffekt nur noch ein bisschen in deutschen Gewässern und in dänischen Gewässern gebaut werden. Dann ist die Pipeline fertig und ab geht's. Ja, cool. Aber als lustigeren Beigeschmack, dass halt Donald Trump immer so unter Feuer war und alles, was Donald Trump gemacht hat, ist unter Feuer gekommen und deswegen sind seine Bemühungen, die Pipeline zu stoppen, ja auch irgendwie torpediert worden, obwohl das ja sogar ein Thema ist, was parteiübergreifend in Amerika so gesehen wird, weil das arme Europa darf ja nicht den Russen ausgeliefert werden. Mit der Energieabhängigkeit, da haben sie ja sogar Gesetze beschlossen, die Protecting the European Energy Security Act gibt es und solche Sachen. Ne? Da hat die Europäische Union auch gegen protestiert, natürlich, weil die wollen die Pipeline weiter durchziehen. Natürlich, wir brauchen das Gas, weil sonst funktioniert die Energiewende nicht, weil die ganzen Windmühlen können wir nicht benutzen, wenn wir nicht mit Gaskraftwerken die Grundlast wirklich darstellen können. Das ist nun mal die Realität. Und die Gasterminals für die Amerikaner haben wir schon Kompromisse geschlossen. Und die Amerikaner haben ja auch schon zugesagt, dass sie nicht weiter Probleme machen wollen, aber sie fordern im Endeffekt immer mehr. Wir haben ja schon 2,3 Milliarden auf europäischer Ebene für den Bau und die Zulassung von Flüssiggasterminals quasi denen zugesagt. Und das ist schon umgesetzt worden. Und jetzt ist im Endeffekt in der Sprache noch auf Länder- oder staatlicher Ebene nochmal Sonderzuschüsse zu kommen. Ne? Der Olaf Scholz hat schon gesagt, okay, 1,2 Milliarden Euro könnte Deutschland vielleicht zusätzlich dazu steuern, um den Import von amerikanischen Flüssiggas zu subventionieren. Ja, das sind schon sehr seltsame Sachen, die da beschlossen werden. Ja, und ein Politikum, was einfach nur politisch aufgeladen wird, ja, wegen Nawalny müssen wir das jetzt machen. Ne, was hat Nawalny mit der ganzen Gasangelegenheit zu tun? Ich möchte nochmal daran erinnern, Russland hat durch die schlimmsten Zeiten der Sowjetunion immer alle Verträge, was Lieferungen an Gas und sowas angeht, eingehalten. Und Deswegen finde ich einfach mal lustig, dass so getan wird, als ob man Russland ja sowieso nicht trauen kann, was das angeht. Und ja. Ja, so viel zur Nord Stream 2 Pipeline. Ich weiß nicht, was da, ob die das jetzt noch in letzter Sekunde wirklich stoppen. Die haben ja schon so Sperenzken gemacht, wie die Firmen zu sanktionieren, dass die Schiffe nicht mehr auslaufen dürfen. Ach ja, und im Moment laufen ja auch Rechtsstreite zwischen der Europäischen Union und Amerika, weil Amerika ja Sanktionen erlassen hat gegen die Baufirmen, die die Pipeline bauen, dass die Häfen und theoretisch wegen Abkommen, die wir ja mit Amerika haben, setzen wir die Sanktionen ja um. Heißt, wenn zum Beispiel irgendwelche Schiffe Hafen anlaufen, dann dürfen die nicht laden, entladen, repariert werden und so weiter und so fort, wenn halt die sanktioniert sind. Und da hält sich die Europäische Union halt nicht dran. Und ja, ist alles ganz seltsam. Und das ganze Thema wird vielleicht auch im deutschen Wahlkampf noch ein Thema sein, weil das ja auch eine ganz klare Trennungslinie ist zwischen den Grünen und der CDU. Und ja, aber ich will jetzt nicht die Laune verderben mit irgendwelchen Wüsten-Szenarien, was die Zukunft angeht. Werden wir alles noch erleben. Ja, Wayback Machine lädt irgendwie nicht so gut heute, ne? Es tut mir leid. Wir haben einen Artikel von Dallas Morning News und hier geht es um einen Energieanbieter, der seine Kunden dazu aufgefordert hat, doch bitte ihre Verträge mit ihm zu kündigen. So, und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, in Texas hat es da einige Probleme gegeben mit der Stromversorgung in der letzten Woche. Die meisten sind wieder bereinigt worden und das Ganze hatte mehrere Probleme. Es hatte tatsächlich relativ wenig mit dem Wetter zu tun, obwohl das sehr, sehr berichtet wurde. Und die ganze Sache hatte einerseits damit zu tun, dass in, es tut mir wirklich leid, dass die Quelle nicht ordentlich lädt. Ja. Es hatte ja damit zu tun, dass die, sagen wir es einfach mal so, es gibt in Amerika drei Netze, ein Ostküstennetz, ein Westküstennetz und Texas hat ein eigenes Netz. Und das ist natürlich angeschlossen an die ganzen anderen Netze und man kann Strom aus den Netzen ziehen und mit Strom handeln, wie man lustig ist, an gewissen Konverterstationen. Allerdings ist in Texas halt auch das passiert, dass die gesamte Frequenz des Texas-Netzes sich verändert hat und zu asynchron zu den anderen Netzen war und auch zum mexikanischen Netz, dass der Stromhandel nicht so möglich war, wie er normalerweise möglich ist. Und in Texas ist es nicht so stark wie in Europa, dass alle erneuerbaren und regenerativen Energiequellen immer gedeckt sein müssen mit schnell hochfahrbaren Kraftwerken, was in der Regel Gaskraftwerke sind. Ja, und im Endeffekt ist Folgendes passiert, dass der Gaspreis in Amerika ist in den letzten Jahren ja so extrem in den Keller gedroschen durch Fracking, dass ist ein absolut liquider eine absolut liquide Commodity ist in Amerika, dass quasi Lagerhaltung sich überhaupt nicht mehr lohnt. Und da diese Grundlastfähigkeit nicht vorgeschrieben ist, dass sie dauernd zur Verfügung stehen muss, wie in Europa, sondern nur die Kraftwerke müssen stehen und sie müssen halt angeschaltet werden und in einer gewissen Zeit müssen sie laufen und das ersetzen können. Und das Gas konnte im Endeffekt nicht schnell genug zu den Kraftwerken geschafft werden. Die hatten vor Ort keine Lagerkapazität mehr, weil das weggespart wurde. Und deswegen ist es zu den Stromausfällen gekommen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, der klar macht, warum ist dieser Artikel hier zustande gekommen. Der andere Punkt ist, dass Strom in Texas sehr krass finanziell gehandelt wird und der Markt extrem zersplittert ist zwischen den Energieanbietern. Und dieser Energieanbieter hat seinen Kunden nämlich quasi die Möglichkeit gegeben, nicht einen festen Energiepreis pro Monat zu bezahlen, sondern den Strompreis der Börse mit 2 Tage Verzögerung zu bezahlen. Ja, das heißt, das hat halt zur Folge, dass je nach Uhrzeit man einen unterschiedlichen Strompreis hat und teilweise nachts sogar einen negativen Strompreis hat. Das heißt, dass man für die Abnahme bezahlt wird. So wie sich halt der Strompreis über den Tag an der Strompreisbörse bewegt hat. Allerdings ist es so gewesen, dass durch diesen freien Handel und den Kapazitätseinschränkungen, die ich vorhin genannt habe, der Preis bis an die gesetzliche Grenze von 6.000 bzw. 9.000 US-Dollar, da gibt es nochmal Unterschiede regional, gegangen ist. Und da hat der Staat gesagt, okay, das ist der maximale Preis, mehr geht nicht, da ist er gedeckelt. Und da haben halt sehr viele regionale Stromanbieter gesagt, oh, wir müssen jetzt so viel zahlen, dann machen wir doch lieber einen sogenannten Rolling Blackout, weil das in den Anbieterverträgen in Texas drinsteht. Wenn der Preis an der Börse zu hoch ist, wir dürfen den Preis nicht an euch weitergeben, aber wir dürfen sogenannte Rolling Blackouts machen, das heißt, wir dürfen mit Ankündigung den Strom abschalten. So, das ist das, was in Texas im Endeffekt passiert ist, und ich finde das wirklich super interessant, und jetzt habe ich es euch nochmal erzählt. Ich würde dann mal fragen, gab es da nicht letztens ein paar Firmen, die irgendwie aus Kalifornien nach Texas übergesiedelt sind, unter anderem wegen der Stromsituation, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wie ist um andere Sachen? Ich weiß jetzt nicht genau, wo du ansprichst. Kannst du es noch mal kurz sagen? Es gab einige größere Firmen, die ihren Umzug geplant haben, einfach aus Kalifornien weg wollten. Weil der Stromausfälle immer drohten. Aus Kalifornien weg, weil die Unternehmensgesetzgebung da nicht mehr so vorteilhaft ist. Ach so, ich hatte das in Erinnerung, dass das mit der Stromsituation auch zu tun hat in Kalifornien. Da droht das ja wohl auch irgendwie von Zeit zu Zeit, ne? Kalifornien hat nochmal eine ganz andere Situation. Aber in Kalifornien, generell ist es so, dass die halt überall diese Anbieterverträge machen, wo drin steht, wenn der Preis an der Strompreisbörse total schwankt, dann geben wir den Preis nicht an den Verbraucher weiter, aber wir als Unternehmen zahlen den auch nicht. Das heißt, wir können nach Ankündigung den Strom bei euch für einen gewissen Zeitraum abschalten. Das steht bei denen in den Verträgen drin, in Endbenutzerverträgen. Spitze. Ja. Und das ist halt auch natürlich eine Gefahr in Kalifornien für große industrielle Kunden, aber das ist überall genau ähnlich. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Texas hat ein anderes Stromnetz als Kalifornien, weil das West Coast Netz hat. Also vielleicht hat es was damit zu tun, aber ich weiß es sonst nicht genau. Hm. Ja. Hier ein sehr interessanter Artikel, Kritik an Bill Gates, was man ja sehr selten liest in der Mainstream-Presse. Dies hier mal vom Handelsblatt. Und natürlich muss es dann um ein Thema wie die Atomkraft geben, weil Atomkraft ist ja ein Thema, was der Bill Gates sehr stark pusht, weil er auch eigene Firmen hat, in die er investiert ist, und er verkauft das halt alles unter dem Thema, um das Klima zu retten. Wenn man es so sehen will, es hat auch andere Vorteile. Da geht es teilweise um diese Small Modular Reactors, die ich ja hier in der Sendung auch schon mal vorgestellt habe. Im Endeffekt ein Konzept, kleine Atomkraftwerke mit moderner Technik, die Größe zwischen einem Güterzug, Waggon und einer kleinen Lagerhalle haben. So. Und die dann vielleicht mehrere nebeneinander in Reihe geschaltet. Und warum das Ganze nicht gut ist für die Umwelt, hier mal kurz zusammengefasst. Der Irrtum Nummer 1, bei der Produktion der Kraftwerke, beim Abbauen von Uran, beim jahrelangen Rückbau der Anlagen entstehen im erheblichen Umfang Treibhausgase. Also der Bau und der Betrieb der Anlagen schadet dem Umweltschutz. Jetzt braucht man natürlich nicht drüber zu reden, was da bei Solaranlagen und Windkraftanlagen passiert, weil da ist das Argument natürlich total an falsche Stelle. Das wissen wir ja alle. Also Irrtum 1 können wir schon mal streichen. Wunderbar. Irrtum 2. Die vermeintlich größte Stärke der Atomkraftwerke liegt in ihrem Grundlastbeitrag. Ja, das klingt nach nützlicher Ergänzung im Energiemix, weil erneuerbare Energien in der Stromproduktion schwanken. Ja, genau, wie ist ja so. Darauf reite ich ja immer rum. Ja, Ergänzung doch ist Atomkraft aber selbst eine Energiequelle mit großen Ausschlägen, nicht nur durch Unfälle, sondern auch wegen vielfältiger Ausfallzeiten im Normalbetrieb. Ja, okay, gut, das sagen jetzt hier nicht, aber deswegen sind Gaskraftwerke im Endeffekt das Beste. Es sei denn, man hat die Situation wie in Texas, dass man das Gas einfach nicht schnell genug zum Kraftwerk liefern kann. So, und Atomkraftwerke, wenn sie ausfallen, fallen sie für einen längeren Zeitraum aus. Es dauert auch länger, sie hochzufahren. Aber man kann die Atomkraftwerke mit halbem Betrieb fahren und dann schnell hochfahren und sehr viel Last zusätzlich bekommen. Also Irrtum Nummer 2, vielleicht halb. Ja, gut. Irrtum Nummer 3, Atomenergie taugt nicht als Friedenstechnologie. Im Gegenteil, die Technik ist seit 80 Jahren vor allem aus militärischen Motiven wichtig. Ob im Zweiten Weltkrieg, im Kalten Krieg oder im Iran oder in Nordkorea heute. Ja, die ganzen Reaktor, Designs sind ja so ausgelegt worden, dass bei vielen Sachen halt waffenfähiges Material als Atommüll in Anführungszeichen bei dem Reaktionsprozess dann hinterher rauskam. Beziehungsweise man die Reaktoren nutzen konnte für einen Anreicherungsprozess. Also die Technik ist für mich auch ein bisschen zu kompliziert, aber das ist ja auch einer der Punkte, direkt im nächsten Satz, auch die angeblich neue Technik der von Gates propagierten Reaktoren stammt aus den Anfängen militärischer Entwicklungen der Nachkriegszeit. Ja, aber die sind nicht wirklich dazu fähig, waffenfähige Sachen herzustellen. Also ist dieses Argument halt nur wirklich halbrichtig. Also Atomfriedenstechnologie, na gut, okay, ich sag ja, der Bill Gates propagiert es halt unter diesen positiven Sachen. Irrtum 4. Auch die von Gates-Unternehmen TerraPower propagierten Reaktorkonzepte sind nicht frei von Gefahren. Sie verwenden die Technologie des schnellen Brüters, die von fast allen Ländern, die damit experimentierten, inzwischen aufgegeben wurden. Der Laufwellenreaktor benötigt Werkstoffe und Kühlmittel, die bis heute nicht kommerziell verfügbar sind, und auch die Mini-Reaktoren müssen irgendwann aufwendig zurückgebaut werden. Also halb richtig mit der Technologie des schnellen Brüters, aber wie gesagt, das geht auch über meinen Kopf hinweg, aber da gibt es nicht nur ein Reaktorenkonzept, da gibt es verschiedene. Auch TerraPower hat nicht nur eins, sondern die haben verschiedene, und TerraPower ist nicht die einzige Firma von Bill Gates, und das mit den Werkstoffen und Kühlmitteln, also das, gut, das ist ein, ja, wenn man drauf rumreiten will, bitte, das ist ja wohl nichts, was man industriell erzeugen könnte, siehe Tesla mit seinen Batterien. Ja, okay. Die Kosten von kleinen Reaktoren sind nicht niedriger, sondern höher. Deswegen hat man eins begonnen, große statt kleine Reaktoren zu bauen. Gut, das hatte vielleicht auch andere Gründe. Unter anderem, um waffenfähiges Material zu haben und einfach, aber wirklich, keine Ahnung, weil man es nicht kleiner bauen konnte, weil man einfach die ganze, ja, weil man die Reaktion so heiß laufen musste, dass man halt meterweise Beton verbauen musste. Und aber gut, nein, hat damit nichts zu tun. Nur mit Subventionen. Ja gut, damit hat es natürlich was zu tun. Unter staatlichen Geldern können Reaktoren gebaut werden. Ja, das ist richtig. Aber das ist bei fast allen Kraftwerksprojekten so. Naja. Bisher sind alle Atom-Startups nach kurzer Zeit wieder in der Versenkung verschwunden. Aus immer denselben Gründen. Risiko, Müll und Kosten. Ja, das ist schon richtig. Aber es gibt neue Technologien, neue Konzepte und vor allem extrem hohe neue Fördergelder. Vor allem in Amerika. Und in den Zeiträumen, die für Klimaschutz besonders wichtig sind, den nächsten 2 bis 3 Jahrzehnten, sind die von Gates verfolgten Konzepte irrelevant. Ja, das ist einfach so dahingesagt. Ja, im Endeffekt, der Rest, was hier steht, ist wirklich ein bisschen dünn, ne? Muss man nicht so sagen. Aber gut, ich meine, ich würde den Gates jetzt auch bei dem großartig loben, an dem gibt es genug Kritik anzumelden, aber ich finde das einfach sehr lustig, weil diese ganze Kritik, wenn man die einfach umdreht, könnte man die so 1:1 auf Solarenergie oder Windenergie oder sowas alles anmünzen. Ja, und ich denke mal, auch wäre sie noch recht dünn. Wenn Sie hier schreiben, liefern die erneuerbaren Energien. Ne? Das ist ja hier, also das ist so richtig schön vage wieder. Ne? Also bei dem einen Ding, da kommen Sie hier mit, wie war das, schneller Brüter und lauter so ein spezifisches Zeug, aber Ihr Zeug, was Sie gut finden, das heißt einfach nur die erneuerbaren Energien. Ne? Ja, ich sag mal Biomasse, ne? Und das kann ja dann, da können Sie ja bei sämtlichen Sachen dann immer, was du jetzt bringst, können Sie ja sagen, nee, ich meine ja jetzt irgendwie was anderes oder so. Ne? Also das finde ich dann doch ein bisschen schwach. Ja. Ich sag's halt, Claudia Kempfert bei dem Marcel Fratscheim-Institut arbeitet, schreibt die ganz schön komisches Zeug. Ja, also aber interessant. Ich meine, ich bin jetzt wirklich interessant mit diesem Atomthema, ob das jetzt wirklich mal ein bisschen mehr gepusht wird, weil das ist ja halt auch eine Sache, die der Trump unterstützt hat, und allein deswegen hat es Gegenwind bekommen. Und die ganzen Initiativen laufen, ja, und jetzt wird erst so drüber berichtet. Also mal gucken, vielleicht schreibt die Frau Kempfert in 3 Jahren, juhu, Atomkraft für Klimawandel. Vielleicht muss der Bill Gates einfach mal eine von seinen Stiftungen sagen, hier, die Kempfert, nimmt mal Kontakt mit der auf, und dann hat sich das Thema erledigt. Oh ja, und zum Schluss noch mal etwas Lustiges, und zwar China schwört, dass es keine Zeitmaschine baut. Ja, also nein, also China können wir ja vertrauen, ne? Die schwören, ich schwör, ich baue keine Zeitmaschine, Alter. So, ne, China. Und das Ganze ist eine sehr seltsame Story, weil die ist in mehreren Wellen passiert, Und am Anfang ist es im Endeffekt so gewesen, dass es einfach, dass man gesagt hat, ja, Blödsinn. So, dann haben ein paar Wissenschaftler, die in diesem Bereich unterwegs sind, haben das gesehen und haben gesagt, Moment mal, da hat doch diese Garkun, die kenne ich doch, das ist doch diese Nobelpreisträgerin, wenn die das sagt, ja, komm, das unterstütze ich jetzt und das Thema müssen wir mal ein bisschen vorantreiben. Dann ist die Welle so ein bisschen in die Richtung geschwappt und dann ist irgendwann herausgekommen, oh Gott, diese Garkun, die gibt's ja gar nicht. So, die hat sich jemand ausgedacht und dann standen die Wissenschaftler so ein bisschen bloß da. Und das Ganze ist im Endeffekt eine PR-Präsentation gewesen einer Finanzfirma mit dem Namen, Turong hier. So, und die wurde für die Firma Ruitai gemacht. Und das war im Endeffekt ein Vorschlag, dass die Firma Ruitai mit der Regierung so ein Projekt planungsmäßig gründen könnte. Was sollte das machen? Das sollte im Endeffekt sollte nicht unbedingt Zeitreisen ermöglichen, aber man sollte im Endeffekt, man soll control the flow rate of time and break through the barrier of space and time and reverse and accelerate aging. Also es sollte eine sollte nicht eine Zeitreisemaschine sein, sondern halt mehr was mit Alter zu tun haben. So, die Firma distanziert sich. We will not bear any legal responsibility for any losses caused by its false propaganda. Fand ich auch sehr lustig. Und ja, eine sehr lustige Story. Ich weiß nicht, ob die hier in Deutschland überhaupt angekommen ist, und aber ich habe die, das ist jetzt über ein paar Wochen gelaufen und das ist jetzt quasi die Conclusion. In China laufen die Uhren anders, sag ich dir nur, ja. Steigen die dann da aus, heißt es so, welches Jahr ist es? Es ist Jahr der Ratte. Nein! Warum? Genau, das ist der neue Zug. Du fährst los in Shanghai und wenn du in Hongkong ankommst, dann bist du 3 Jahre jünger. Ja, ich glaube, das Problem war einfach, das chinesische Zeichen für Zeitmaschine ist das gleiche wie für Gelegenheit. Ne? Ah, ja. Wie für Ente süß-sauer. Das Ding ist doch, die könnten doch einfach die Gamergate-Zeitmaschine nachbauen. Das ist doch das, was sie sonst machen. Einfach irgendwas anderes nehmen und nachbauen. Die haben das erste Mal das Internet richtig besucht, unzensiert und haben Wayback-Maschinen gefunden. Ich sage euch, was passiert ist. Sie haben die Zeitmaschine wirklich gebaut, aber die hat nur einmal funktioniert. Und dann haben sie sich gedacht, oh mein Gott, was können wir jetzt tun? Wir müssen die Vergangenheit retten. So, wir müssen den Punkt, wo alles schiefgelaufen ist, da müssen wir hin und das dann lösen. Da haben sie sich gedacht, sollten wir Hitler umbringen oder so? Ja, keine Ahnung, sollten wir Opiumhandel mit China irgendwie ungeschehen machen? Ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. So. Und dann haben sie in Deutschland angerufen, die Amadeo-Antonio-Stiftung hat gesagt, Gamergate, ihr müsst Gamergate verhindern, dann sitzt in der Vergangenheit zurück und Gamergate verhindern, haben gemerkt, da ging es aber nur um Ethik im Spielejournalismus und dann wir brauchen ein Ministerium für feministische Zeitreise. Eigentlich läuft ja Zeit rückwärts, wir erleben sie nur vorwärts, weißt du, weil wir gesellschaftlich so konstruiert sind. Und demnach, wenn wir Gamergate verhindern, verhindern wir auch Hitler. Das bedeutet, wir müssen Gamergate verhindern. Zeit ist ein soziales Konstrukt. Das ist ja. Auf jeden Fall. Ja, lasst euch nicht schnell brüten und denkt mal drüber nach. Bis nächste Woche. Ja, das schmettert, was ihr schadet. Du wolltest noch was sagen, ne? Das sind die Kinder. Und auf jeden Fall hier Telekommunikationsanbieter. Macht mal Abels Leitung klar. Ja, Kulturmarxismus ist das so. Das wird ein Zelt. Ja. Genau. Schön groß von dem. Leitung ist doch auch so ein Chinese, ne? Ja, so wie Lin Zhen. Der die Suppe erfunden hat. Ja. Boah, cultural Jokes, ganz gefährliches Pflaster. Macht's gut. Tschüss. Schön. Was wolltest du noch sagen, Opix?